because our Jungs halt der Check. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio-Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 264 des offiziellen Communio-Podcast. Ja, die Länderspielpause ist rum. Ihr hattet jetzt Zeit, so ein bisschen euren Kader umzubauen, ein bisschen was dran zu machen, ähnlich wie die Bundesligisten, so ein bisschen dran zu feilen, wie man jetzt richtig in die Spur kommt. Und da haben wir auch heute einiges vor, worüber wir sprechen wollen. Natürlich geht es gleich direkt auch zum Start um Leverkusen. Aber wir haben auch eine Hörerfrage, bei der es direkt um die Kaderplanung geht. Und deshalb möchte ich gar nicht so lange hier fackeln, sondern ich hole mir direkt mal unseren Experten ins Boot. Hallo Felix. Hi Nick. Oder muss ich noch Niklas sagen? So gut kennen wir uns gar nicht. Nick ist wunderbar. Wir sind heute zum ersten Mal zusammen hier, richtig? Richtig. Ja, wir kennen uns ja schon von anderen Arbeitsprojekten, aber Podcasts haben wir noch nicht zusammen. Ist also auch für uns ein kleines Debüt hier. Ja, wollen wir direkt einsteigen mit der Hörerfrage, so ein bisschen in die Kaderplanung gehen? Absolut. Ich glaube, das letzte Mal vor 2 Wochen, als ich hier war, hatten wir keine. Also ich bin gespannt. Hallo Communio Podcast Team, hier ist Markus. Folgende Situation. Am ersten Spieltag freitags morgens habe ich Olysee bekommen. Um nicht im Minus zu sein, musste ich unter anderem meinen Stammtorhüter Renault verkaufen. Folgende Spieler sind jetzt in meinem Kader. 160.000er im Tor, Bernardo, Brown, Fischer und Couto von Dortmund in der Abwehr. Kaminski, Martel, beide von Köln und Sands von Pauli im Mittelfeld. Im Sturm habe ich Olysee, Thielmann von Köln, Viper und Sieb aus Mainz. Ich bin mit 3,6 Millionen im Minus. Wen würdet ihr verkaufen, um aus dem Minus zu kommen? Ich bin Plusplayer, kann also auch ein 3-3-4-System spielen. Über eure Einschätzung würde ich mich freuen. Dankeschön. Ja, haben wir jetzt grundsätzlich erstmal die Situation, dass wir vielleicht mal ganz kurz die Marktwerte durchgehen. Bernardo ist bei 3,67, Brown bei 5,01, Fischer 2,12, Couto 4,57, Kaminski 7,41, Martel 5,48, Sands 2,52, Olysse mit 19,96 Millionen richtig teuer, Thielmann 4,43, Viper 6,83 und Sieb 2,55. Was würdest du da machen, Felix? Erstmal eine ganz ordentliche Truppe zu dem Saisonzeitpunkt. 3,6 Millionen im Minus und mindestens einer muss weg, im besten Fall noch ein Torwart her. Ich denke, dass ich erstmal dazu neigen würde, Sieb mit 2,5 Millionen ungefähr gegen einen Torwart auszutauschen, wenn das möglich ist. Und dann müssen trotzdem noch 3,6 Millionen her. Da würde ich denke ich, Viper abgeben für fast 7 Millionen und eventuell gucken, dass ich dann von dem übrig bleibenden Geld noch einen Ersatz hole. Denn abgesehen davon, dass die erste Elf erstmal ziemlich gut ist, spiele ich immer lieber so, dass ich noch lieber zwei Spieler auf der Bank habe, die ich auch bringen kann. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich sehe in der Elf, wo ich zumindest aufpassen würde in den nächsten Wochen. Fischer ist ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann, dass Mähle ihm auf der rechten Seite möglicherweise Konkurrenz macht, nachdem Zehnter in den letzten Wochen gut gespielt hat, unter anderem on Tor geschossen. Couto ist ein Thema, wo man auf jeden Fall gucken muss, wie sich das entwickelt. Gerade spricht das berüchtigte Momentum für ihn. Aber das war auch nicht immer so. Kaminski und Thielmann gerade sehr teuer, bringen aber auch die Leistung. Martel ebenso. Ich denke, dass ich da einfach mal die Augen gut aufbehalten würde. Ich bin tatsächlich in einer relativ ähnlichen Situation. Ich bin weiter im Minus, aber muss Spieler verkaufen. Und ich zum Beispiel neige gerade dazu, in meinem Kader Martel und Thielmann abzugeben, obwohl ich ja FC-Anhänger bin, aber die Marktwerte sind eben schon gerade sehr hoch. Das heißt, viel aufpassen in den nächsten Wochen, aber ich denke, dass man über die Mainzer, Viper und Sieb da eine ganz gute Lösung finden kann. Ja, kann ich dir nur zustimmen, zumal es bei Mainz ja gerade so ist, dass durch die Mehrfachbelastung, die sie ja haben werden, es auch so ein bisschen unklar ist, wer immer wie viel spielt, gerade in der Offensive. Ich glaube, Sieb auch einfach generell nicht gesetzt. Kann man, glaube ich, wenig falsch machen, wenn man die beiden abgibt. Ich würde tendenziell auch immer dazu tendieren, die teuren Spieler eher früher nicht so viel zu haben und dann eher in die Breite zu gehen. In der Regel wird dir eigentlich, wenn du die zum Beispiel die 20 Millionen von Ulisse auf irgendwie drei Spieler a 7 Millionen oder so aufteilst, bist du meistens bei deutlich mehr Punkten, als wenn du jetzt halt diesen einen Starspieler früh hast. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Community an. Wenn ihr viele Leute in der Community seid und ihr müsst ein bisschen schauen, was ihr kriegt, dann ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, ich tausche das mal eben aus. Aber grundsätzlich eher ein bisschen breiter aufstellen, finde ich. 11 Stammspieler auf jeden Fall haben oder 11 Spieler, die punkten. Bin auch kein Fan vom 160er im Tor, dafür punkten Torhüter in den letzten Jahren bei Comunio eigentlich schon zu gut. Ich glaube, da gehst du mit Felix Vorschlag, dass du dich da auf jeden Fall so aufstellst, 11 Stammspieler zu haben, auf keinen Fall falsch. Ich denke bei Ulis oder so, wenn die auf dem Transfermarkt auftauchen, auch immer drüber nach. Aber bislang habe ich mich in dieser Saison dagegen entschieden. Hast du so einen Star im Team? Nee, ich habe bisher niemanden davon, von der Größenordnung im Team. Mein teuerster Spieler ist Maxi Arnold mit 9,06 Millionen, den ich jedes Jahr kaufe, weil ich immer Meister werde, wenn ich ihn habe. Da sind wir, glaube ich, in ähnlicher Marktwertregion. Wen hast du, Entschuldigung? Honorar ist mein teuerster. Ah, ja, das ist auch ein guter Guess. Also ich bin halt wirklich, also Arnold kaufe ich immer, wenn er kommt, weil bisher immer, wenn ich Meister geworden bin in meiner Liga, hatte ich Arnold im Team und das macht mich immer glücklich, macht mich zuversichtlich zu gewinnen, aber sonst bin ich dann wirklich eher bei, wenn Spieler zweistellig werden, dann tendiere ich eher dazu zu verkaufen, glaube ich. Ich glaube, was wir noch sagen können, er sagte ja, er sei Plus-Player und könne deswegen auch in einem 3-3-4 spielen, richtig? Ich glaube, da müssen wir nur sagen, ich glaube, als Plus-Player kann man das nicht grundsätzlich, ne? In der Pro-Liga kann man das. Oder wenn man diese Pro-Formation spieltagabhängig wählt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht, ehrlich gesagt, welche man dann extra spielen kann. Ich bin auch Plus-Player, aber nicht in der Pro-Liga und müsste, glaube ich, immer am Spieltag 99 Cent ausgeben, wenn ich mich für die Sonderformation mit 4 Stürmern entscheide. Ich glaube tatsächlich, das war früher anders, aber jetzt ist es so, glaube ich. Ja. Jetzt hast du recht. Ich glaube, früher hat man auch als Plus-Player irgendwie 1-2 Formationen extra gehabt. Ich glaube, das wäre dann unfair, wenn man gar nicht in einer Liga ist, wo alle Plus-Player sind. Ja. Und dann darf man immer 12 Spieler aufstellen. Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall so ein bisschen schauen. Es ist nicht ganz so einfach. Aber grundsätzlich, ich würde auch im Sturm eher was abgeben, glaube ich. Und dann kommt man in das Problem an der Stelle. Ja. Gar nicht. Du hast eben schon deine Kölner angesprochen. Vielleicht lass uns da noch mal ganz kurz drauf eingehen, bevor wir in die Spieltagsanalyse starten. Wie lange geht denn das noch so weiter mit dem Kölner Lauf? Solange ich 1-1 tippe. Das ist das Erfolgsrezept. Ja, jetzt hast du schon verraten, was später passiert, meinst du? Ich denke, darauf kann man sich auf jeden Fall in dieser Woche noch verlassen. Okay, dann starten wir doch direkt in den Spieltag, weil das große Thema, das es jetzt zu besprechen gäbe, kommt dann auch direkt ganz am Anfang. Und zwar empfängt am Freitagabend Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt. Ja, und die Werkself hat den schwächsten Bundesliga-Start seit 8 Jahren hingelegt, damals unter Heiko Herrlich. Dazu kam es jetzt dazu, dass Erik ten Hag wohl auch intern nicht ganz so gut im Standing stand und nach 2 Bundesligaspieltagen schon rausgeflogen ist. Fehlstart, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, Felix, wie viel hast du davon mitbekommen? Findest du es einen guten Trainerwechsel? Da ist ja Kasper Jüllmann jetzt neuer Chefcoach geworden. Ich finde es grundsätzlich gut, dass Leverkusen diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Also für die Leverkusener finde ich das gut. Denn ich kann mir vorstellen, dass es da gar nicht so einfach war, sich so schnell den Fehler einzugestehen, den einige möglicherweise auch so ein bisschen vorhergesehen haben. Also ich denke schon, dass Rolfes und Co. da eine Kurskorrektur zu diesem Zeitpunkt vorgenommen haben, die sehr sinnvoll sein kann. Ob Kasper Hjulmand jetzt der Richtige ist, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug, war ja nicht so lange in der Bundesliga. Wir werden sehen. Erstmal aus Kölner Sicht finde ich es nicht schlecht, dass Leverkusen einen Trainer gewählt hat, der sehr offensiv denkt. Und meistens sind so Kurskorrekturen ja erfolgreicher, wenn man erstmal mit einer soliden Defensive anfängt. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, dass sie halt wirklich hingegangen sind und gesagt haben, wir nehmen jetzt auch mal jemanden, der zumindest auf Vereinsebene irgendwie noch nicht so richtig den krassen Erfolg hingelegt hat, weil, also was man so gehört hat, hatten sie eigentlich jemanden gesucht, der Erfahrung bei Topclubs hat, der auch in der Bundesliga schon nachgewiesen hat, dass er das kann im besten Fall. Und dann werden die Namen ja schnell relativ dünn. Wenn sie jetzt genommen haben mit Kasper Jürmen, der war halt mal ein halbes Jahr bei Mainz, aber sehr unerfolgreich. Ich denke da immer an das Ausscheiden in den Europa League, in der Quali sogar schon, dritte Runde gegen Tripolis. Damals wunderschönes Frankfurt-Banner mit dem Flugzeug übers Stadion geflogen in Europa. Kennt euch keine Sau. Das ist wirklich so meine Kasper Jüllmann-Erinnerung, die ich nie vergessen werde, glaube ich. Und dann eine sehr, sehr katastrophale Hinrunde hingelegt und halt wieder rausgeflogen. Bei Nordjylland war es ganz okay. Und als dänischer Nationaltrainer hat er, glaube ich, lange einen richtig guten Job gemacht. Aber so richtig erfahren, vor allem auf Vereinsniveau bei hohen Clubs, ist er halt gar nicht. Und deshalb ist es so ein bisschen schwer vorherzusehen, wo er hingeht. Er hatte, glaube ich, noch nie so richtig so eine richtige große Belastung durch Europa. Er war mit Nordjylland, glaube ich, nie in der Europa League. Jetzt müsste ich gleich nochmal vielleicht schauen, dass ich da jetzt keinen Quatsch erzähle, aber zumindest nicht irgendwie konsequent dauerhaft in der Europa League dabei oder in der Champions League. Von daher ist das jetzt nicht derjenige, wo ich sage, der weiß bei allem, wie es abläuft, der muss sich dann auch noch einfinden. Aber kann natürlich dann auch ganz gut passen, zumal Jürgen halt ein Trainer ist, der sehr gut sich anpassen kann an das, was ihm gegeben wird. Und das hilft vielleicht auch beim aktuellen Kader, der ja so ein bisschen chaotisch ist bei den Leverkusenern nach gefühlt 500 Transfers. Man muss auch sagen, ich glaube, das Argument, dass Jürgen perfekt Englisch spricht und gut Deutsch, ist eins, das durchaus bei der Trainersuche eine Rolle gespielt haben könnte. Ja, das auf jeden Fall. Man hat zwischendurch mal gelesen, dass Leverkusen angeblich auch einen spanisch sprechenden Trainer suchen soll, noch, also on top auf Englisch und Deutsch, weil man da ja durchaus auch einige Spieler dabei hat und gerade mit Grimaldo und Garcia auch zwei Fixpunkte, die Spanisch sprechen. Aber das ist jetzt am Ende wohl nicht geworden. Also das heißt, wenn man als Trainer vorhat, irgendwann Leverkusen zu übernehmen, dann Sprach-App aufs Handy. Ja, einfach mal alle Sprachen durchlernen quasi, genau. Okay, dann würde ich aber ins Spiel übergehen und dann müssen wir natürlich auch noch einen Fakt zu Eintracht Frankfurt präsentieren. Im Gegensatz zu Leverkusen, die einen absoluten Katastrophenstart hingelegt haben, ist Frankfurt mit zwei Siegen gestartet, zuletzt 2012 so stark. 7 geschossene Tore an 2 Spielen gab es zuletzt 1991-92, also wirklich absolut spitzenmäßig, wie die Eintracht in die Saison gekommen ist. Zum Personal bei Leverkusen. Terrier ist jetzt das erste Mal ins Balltraining wieder eingestiegen, wird aber auch noch ein gutes Stück brauchen. Beloschian ist vor der Rückkehr ins Teamtraining, aber auch da sieht es aktuell nicht danach aus, als würde er zeitnah zurückkehren. Und Jonas Hofmann kam jetzt gerade ganz frisch die Meldung, am Mittwochmorgen wird kein Kandidat sein für das Spiel, mit muskulären Problemen immer noch raus. Dabei hat der Kicker ja ihn schon ein wenig groß geschrieben, weil er unter Hulman damals in Mainz der Ausnahmespieler war. Aber ich glaube, diesmal wird es schwieriger für ihn. Ja, zumal man dazu auch sagen muss, dass Hofmann im Champions-League-Kader auch komplett fehlt. Also er wurde gar nicht nominiert. Ich weiß gar nicht, wer diese Kaderentscheidung getroffen hat, nachdem, glaube ich, zum Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe für die Europa League dann Ten Hag schon raus war. Ich weiß nicht, wer ihn da ausgebotet hat quasi. Aber so richtig dauerhaft auf ihn verlassen kann er ja sowieso nicht. Also muss er sich so ein bisschen was anders suchen, zumindest für die internationalen Spiele. Generell würde ich Jürgen so einschätzen, dass er am liebsten eher eine Viererkette spielt, 4-2-3-1 oder auch mit Abwandlung 4-3-3 ist da das, was man von ihm am häufigsten gesehen hat. Wobei das ja auch also sich nur marginal unterscheidet, ob du jetzt einen offensiven Achter hast oder einen Zehner ist mit einem Malik Tillman, der beides spielen kann. Eigentlich auch gar nicht so wichtig. Das unterscheidet sich dann eben nur so ein bisschen in der Grundausrichtung. Das ist für uns Manager ja eigentlich egal. Ich denke, der ist wahrscheinlich auf der zentralen Position dann sowieso gesetzt, sollte das die Formation sein. Aber ich habe es eben schon mal angesprochen, Jürgen ist da sehr pragmatisch. Also er kann sich gut an die Situation anpassen, sowohl was Spielstil als auch Formationen angeht. Könnte mir also gut vorstellen, dass er jetzt, vor allem weil er ja nicht mal die kompletten 2 Wochen Länderspielpause hatte, sondern jetzt nur so eine halbe Woche bis Woche, teilweise sind die Spieler noch nicht zurück, dass er da dann erstmal beim 3-4-2-1 bleibt und dann vielleicht eher über Zeit schaut. ja, ob das schon eine Option ist, da was umzustellen und dann erstmal so weiterspielen, wie es bisher ist. Ich finde aber auch, das ist ein Kader für eine Dreierkette, oder? Oh, das weiß ich gar nicht so richtig. Also ich hatte lange diesen Sommer das Gefühl, man baut eigentlich auf dieses 4-3-3, 4-2-3-1 hin, was Ten Hag ja am liebsten spielt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, gibt es gerade ein bisschen viele Innenverteidiger dann wieder dafür. Also gibt aber auch viel zu viele Offensivspieler für nur drei Offensivpositionen. Also eigentlich, weiß ich nicht, der Kader schreit alles, aber nicht so ganz. Das ist das, was vielleicht ich eben brauchen auch die eine Bundesliga pro Mitgliedschaft, dass sie einen mehr aufstellen können am Spieltag. Das würde auf jeden Fall helfen. Aber sind wir mal ehrlich, also in gewissermaßen hat Leverkusen ja eine Bundesliga pro Mitgliedschaft, oder? Naja, sie können auf jeden Fall, was Zugänge angeht, müssen sie sich nicht über Geld beschweren, glaube ich. Okay, gehen wir zur Eintracht. Da fehlt nur Jessica Gangkamp nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch noch. Jonathan Burkhardt ist nach Rückenproblemen wieder voll im Team. Höchstwahrscheinlich noch raus für den dritten Spieltag ist Kauer Santosch im Tor. Das klang jetzt bei Markus Grösche unter der Woche so, dass er noch kein Kandidat ist. Und danach, und das finde ich relativ spannend, hat er gesagt, geht es natürlich ums Leistungsprinzip. Also Kauer Santosch müsste sich auch leistungsmäßig gegen Michael Zetterer durchsetzen. Das klang bei der ganzen Trapp-Geschichte nicht so, als würde man dem das Leistungsprinzip gönnen. Da klang das schon klar so, als würde man zu Kauer Santosch wechseln. Ob das jetzt so richtig Bestand hat oder ob man dann doch in das Leistungsprinzip auch Talent bei Kauer Santosch mit einfließen lässt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich würde tendenziell schon eher davon ausgehen, dass ab Spieltag 4 erstmal Santosch oder Spiel 4 oder 5, wenn er halt wieder voll fit ist, erstmal Santosch wieder im Tor steht und Zetterer jetzt erstmal auf Zeit Torwart Nummer 1 ist. Fändest du das als Eintracht-Fan denn gut? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich finde es schwer zu bewerten. Ich kann vor allem die Genesungsentwicklung bei Santosch gar nicht bewerten, wenn man das ja gar nicht mitkriegt. Leistungsmäßig war Santosch ja immer so ein Wechsel zwischen richtig geil und richtig schlimm. Also da hat man ja wirklich vor allem in den Extremen sehr viel gesehen. Man sieht das Talent auf jeden Fall und wenn er das stabilisieren und abrufen kann, dann ist es auf jeden Fall der Torwart der Zukunft. Die Frage ist halt, wie schnell er aus dieser Verletzung kommt, jetzt wieder in eine stabile, oder überhaupt, was heißt wieder, er war ja nie so richtig stabil, selbst davor nicht, in so eine stabile Phase kommt, dass er der Eintracht wirklich auch helfen kann. Gerade wenn du halt oben angreifen willst, was ja bei der Eintracht zuletzt schon so klang, als wäre das so ein Ziel, kannst du dir halt so einen super wackeligen Rückhalt eigentlich nicht leisten, wo du jedes Spiel nicht weißt, was du bekommst. Da bin ich mal gespannt, wo es da hingeht. Also kann ich wirklich nicht bewerten inhaltlich, glaube ich. Aber ich denke, der Schritt ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen, die Fehleranfälligkeit auch abzustellen, die ja in jungen Jahren oft bei talentierten Spielern noch vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert und dass das positiv wird, aber es ist halt für mich wirklich einfach nicht bewertbar, würde ich behaupten, ob es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Ansonsten muss man zur Eintracht sagen, die Ergebnisse waren richtig gut, aber man hat dann schon auch so ein bisschen Schwierigkeiten gesehen. Gerade gegen Hoffenheim, diese Überfallangriffe, schnelle, tiefe Bälle haben da die Abwehr durchaus so ein bisschen vor Probleme gestellt. Da musste gerade Robin Koch einmal wieder einige Lücken schließen defensiv. Leverkusen ja durchaus mit einigen schnellen Spielern gesegnet. Die könnten da durchaus reingehen, wenn Julmann da früh genug es schafft, eine gute Gegneranalyse hinzustellen. Dann ist das ein Thema, glaube ich. Für mich da spannend, ob man mit einem Nene Brown auf der linken Seite geht in der Abwehrkette oder einem Namdi Collins wieder als rechten Innenverteidiger. Der hat ja bei der deutschen Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger gespielt und gar nicht mal so gut ausgesehen. Ist die Frage, ob man ihn jetzt aber erstmal wieder aufbauen will und ihm zeigen will, wird Vertrauen trotzdem auf dich oder ob man dann eher mit der, finde ich, tatsächlich momentan ein bisschen stabileren Variante geht, wo man dann Koch Thiat als feste Zentrale hat. Ich würde tatsächlich zu letzterem tippen, aber könnte mir halt auch vorstellen, dass ein Dino Topmüller sagt, Collins braucht jetzt gerade das Vertrauen, da müssen wir vielleicht auch einfach nochmal einen Fehler schlucken, damit wir ihm einfach Rückhalt geben können. Er wurde von den Frankfurtern, habe ich gesehen, auf jeden Fall mit Applaus zurück im Training begrüßt. Das auf jeden Fall. Also im Kader hat er die Unterstützung definitiv. Die Frage ist halt auch, ob man da dann vielleicht so ein bisschen symbolpolitisch jetzt nochmal mindestens ein Spiel auf ihn setzen muss, um ihm zu zeigen, ey, dass du da beim DFB Probleme hattest, ist nichts, was uns interessiert. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Und in Leverkusen kann man gerade ja auch einen Gang runterschalten. Ja, müssen wir mal schauen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger noch. Im Sturm erwarte ich Johnny Burkhardt zurück für Eli Wahi, der das in Vertretung, der hat eine gute Vorbereitung gespielt und hatte seine Momente auch zum Bundesliga-Start. Aber er hatte auch seinen Moment zuletzt. Er hat auch seinen Moment, aber eher negativer Reihe quasi, wie er da die Chance vergeben hat. Also weiß ich nicht, hat mich nicht so überzeugt. Ich gehe davon aus, Burkhardt dürfte da erstmal wieder reinkommen. Die richtig schwere Entscheidung ist für mich tatsächlich im zentralen Mittelfeld. Auch da kann man natürlich sagen, Leverkusen läuft gerade richtig schlecht, also wollen wir wieder unseren spielstarken Chaibi spielen. Oder ist Leverkusen ein vermeintlich individuell eigentlich stärker besetztes Team, wo ich mit Elias Giri vielleicht den defensivstarken Doppelsechser haben will? Ich tendiere aktuell dazu, dass wahrscheinlich Chaibi spielen wird, weil er es einfach zu gut gemacht hat. Auch in der Arbeit gegen den Ball war es nicht schlecht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was ist, gerade in der Woche vor der Champions League, wo man ja auch immer so ein bisschen schauen muss, okay, will ich vielleicht da so ein bisschen dem einen oder anderen auch nochmal Pause geben, gerade Chaibi. Könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht doch auf die defensivstärkere Variante geht, wenn man gegen Galatasaray unter der Woche dann da Chaibi auf dem Platz haben möchte. Könnte Sinn ergeben. Skiri auch mit Applaus im Training begrüßt, weil für die Weltmeisterschaft qualifiziert vorzeitig. Ja, genau. Also gab durchaus einige Erfolgsgeschichten auch in der Länderspielpause zu feiern. Bei den Spielerempfehlungen tue ich mich richtig, richtig schwer, weil Leverkusen gefühlt sind da 25 Spieler preislich auf Stammspielerniveau. Abliefern tut aber keiner auf dem Niveau, wo man preislich liegt. Und dazu ist auch kein Stammplatz gerade so richtig sicher. Ich bin immer noch der Meinung, dass Aleix Garcia so ein Spieler ist, der einfach als dominanter Spielmacher im Zentrum keinen Ersatz hat. Also weder Neuzugang Ezequiel Fernandes noch Palacios noch andere, ich könnte ihm da das Wasser reichen. Von daher für 5,48 Millionen bei, ich glaube, 3,5 Punkten pro Spiel waren es zuletzt. Oh, kann man noch reingehen, aber tendenziell würde ich ehrlich sagen, lasst bei Leverkusen vielleicht noch 1-2 Spieltage die Finger weg und schaut mal, wie sich das entwickelt und wo ihr dann reingehen wollt, weil halt gerade wirklich keiner gesetzt ist. Also wirklich, selbst in der Abwehr gibt es jetzt mit Bade noch jemanden, der da reingeht. Vielleicht wird es eine Viererkette, dann fällt da wieder jemand weg. Also Grimaldo ist vielleicht noch gesetzt, das ist der einzige Spieler, der neben Flecken so richtig klar ist, Schick vorne vielleicht noch, aber auch die sind alle schweineteuer für die Leistung, die sie zuletzt gezeigt haben. Von daher, eher Finger weg. Bin ich voll bei dir, also Garcia, guter Preis und trotzdem will ich keinen Leverkusener in meiner Mannschaft haben. Ja, anders ist es bei Frankfurt, die sind zwar alle genauso teuer, zumindest die Stammspieler, aber da ist halt klar, wer spielt, also da ist fast jeder Stammspieler dazu auch kaufbar, wenn man das Geld dafür hat natürlich, also Doan, Usu und Bahoya, alle schon im zweistelligen Millionenbereich zum Beispiel, aber also Theat für 4,18 Millionen ist vielleicht was, wo man reingehen kann preislich, den habe ich jetzt, habe ich gerade gesehen, heute bei uns in der Community leider nicht bekommen, bisschen zu wenig geboten, ist ein bisschen schade. Für wie viel ist er dann weggegangen? Ich glaube tatsächlich für 4,5, 4,3 sogar nur. Ich habe 4,25 geboten. Weiß ich für die Zukunft Bescheid, wenn er bei uns auf den Markt kommt. Ja, ich habe ein bisschen zu wenig geboten. Ich dachte, meine Teamkollegen wären alle schon wieder im Kaderabbau für den kommenden Spieltag und ich wäre der Einzige, der da ein bisschen reingehen kann. Aber naja, habe ich mich verschätzt. Vielleicht könnt ihr es besser machen noch in den übrigen 2 Tagen, bis der Spieltag wieder losgeht. Spielt ja schon am Freitag dann die Eintracht. Entsprechend habt ihr nicht so viel Zeit, um ihn euch zu holen. Und ja, ich tippe im Ergebnis dann doch darauf, dass meine Eintracht hier den guten Lauf fortsetzen kann und Leverkusen nochmal ein bisschen weiter in die Krise schießt. Ich glaube aber, dass es ein actiongeladenes Spiel wird. Ich tippe auf ein 2-4. Ich gehe mit einem 2-2. Das scheint mir bei dem Spiel jetzt auch der naheliegendste Tipp zu sein, obwohl man ja eigentlich eher zum 1-1 neigt oder so. Aber ich sehe nicht, wie Hjulmand mit seinen Offensivgedanken es hinbekommt, innerhalb von einer Woche die Leverkusener während der Länderspielpause auch noch hinten zu stabilisieren. Und offensiv können natürlich beide Tore schießen. Müsste ich einen Sieger tippen, würde ich hier auch mit Frankfurt gehen. Also wir sind noch nicht überzeugt von Leverkusen, ha? Ey, ich bin bisher sehr glücklich, wie es läuft, weil ich habe getippt, dass Leverkusen einer der Vereine ist, der sehr schnell seinen Trainer wechselt und deshalb Leverkusen trotzdem am Ende die Champions League getippt, weil Patrick Schick Top-Torjäger der Saison wird, weil er sehr viele Tore macht und man dann hinten sehr luftig steht und dass man jetzt mit Jürgen einen offensivstarken Trainer verpflichtet hat. Bisher steht mein Tipp noch so ein bisschen, die Richtung ist noch okay. Ist halt die Frage, ob er wirklich da mit einem Bülter oder so mithalten kann. Ja, es wird schwer, Marius Bülter zu schlagen, da muss Schick sich schon strecken. Schwierig. Okay, kommen wir doch direkt zu dem angesprochenen Marius Bülter. Und zwar empfängt am Samstag in der Konferenz der VfL Wolfsburg deinen ersten FC Köln, Felix. Und der FC ist richtig, richtig gut unterwegs. Erstmals seit 20 Jahren die beiden Auftaktspiele einer Bundesliga-Saison gewonnen. Die Wolfsburger sind zwar noch ungeschlagen, haben aber auch keines der letzten 9 Heimspiele in der Bundesliga gewonnen. Also gerade zu Hause in der VW Arena nicht so super. Das ist laufender Negativrekord in der Vereinsgeschichte. Also da können die Kölner ja gerne noch weiter ausbauen, oder Felix? Gerne, nehme ich sofort. Aber leider 1-1, ich habe es dir schon gesagt. Bei Wolfsburg, da haben wir uns ja noch, kommen wir erstmal zu Wolfsburg, damit die Stimmung nicht direkt so ein wahnsinniges Hoch erreicht bei den HörerInnen. Bei Wolfsburg fehlt Swanberg mit einer wirklich cleveren gelb-roten Karte, die er sich nach seiner Einwechslung noch abgeholt hat. Flo und ich haben ja vor 2 Wochen diskutiert, ob er nicht den von mir empfohlenen Meier auch mal irgendwann ersetzen könnte. In dem Spiel hat er es nicht gemacht. Meier hat ganz gut gespielt und Swanberg hat sich durchaus darum bemüht, dass er ihn auch jetzt nicht ersetzt. Wavro zudem nach OP raus, Paredes raus, Rogerio muskuläre Probleme. Ich denke, dass bei Wolfsburg Amura nach seinem nicht zustande gekommenen Wechsel zu Benfica wieder in die Startelf rückt. Entweder für Pejcinovic, das würde ich erstmal annehmen, oder für Maja, der bei der kroatischen Nationalmannschaft kurzzeitig pausieren musste. Allerdings so ein bisschen mysteriös, denn am Samstag gegen Färöer musste er spontan passen wegen gesundheitlicher Beschwerden. Am Sonntag hat er aber schon wieder trainiert und dann auch unter der Woche gespielt. Sonst, wie schon angesprochen bei der Hörerfrage, kann ich mir nur vorstellen, dass Mähle irgendwann wieder Richtung Startelf drückt. Zehnter hat es aber gut gemacht. Deswegen würde ich vielleicht gerade eher Fischer rausnehmen. Mähle kann ja beide Seiten ganz gut spielen. Wolfsburg wie Köln ungeschlagen in die neue Saison gestartet, aber nur mit 4 Punkten. Aus Heidenheim und gegen Mainz. Es könnten auch durchaus 6 Punkte sein. Mainz hat erst kurz vor Schluss durch Amiri ausgeglichen, war aber verdient. Mainz war das bessere Team. Dennoch dieser Ausgleich in der 89. Minute, ein kleiner Downer für die Wolfsburger bei Amura. Da gilt es zudem abzuwarten, wie er zurückkommt. Und auch Sko Olsen und Wimmer haben nach starken Saisonstarts gegen Mainz schwächere Leistungen gezeigt. Sko Olsen musste auch wieder angeschlagen raus zur Pause. Auf der anderen Seite in Köln, da stehen wesentlich verdientere 6 Punkte. Ernsthaft, in Mainz wäre wahrscheinlich ein Remis in Ordnung gewesen. Und auch eine Niederlage wäre möglich gewesen. Freiburg war echt super. Ich glaube, du warst auch im Stadion, ne? Ich glaube, ich habe dich gesehen aus der Südkurve gegenüber, oder? Wann war ich im Stadion? Ich war gegen Freiburg beim FC, beim grandiosen 4-1. Nee, ich war tatsächlich nicht im Stadion, ich habe mich zu Hause geärgert. Ach so, ich dachte, du wärst im Stadion gewesen. Habe ich dir noch angeboten per SMS, dass wir direkt aufnehmen können. So euphorisch war ich. Also es sieht gut aus beim FC. Eine schlechte Nachricht unter der Woche. Luca Kilian hat sich am Montag zum 3. Mal innerhalb von nur 1,5 Jahren das Kreuzband gerissen. Gute Besserung an der Stelle und ich hoffe wirklich, dass es bei ihm in der Zukunft mit dem Fußball nochmal klappt, egal auf welchem Niveau. Es ist schwer vorherzusagen beim FC, ob Kwasniok jetzt wie in Mainz auf eine Dreierkette setzt oder wie gegen Freiburg auf eine Viererkette. Ich würde eher die in der Vorbereitung fast ausnahmslos gewählte oder sogar ausnahmslos gewählte Dreierkette favorisieren. Und dann gibt es in der Ausstellung natürlich viele Optionen. Kraus wäre für mich die sinnvollste, dass er wieder für Hüseyin Basic reinrückt. Van den Berg sehe ich jetzt auf jeden Fall vor Schmied. Sehr gutes Debüt und grundsätzlich auch wesentlich höheres Potenzial. Und ich spreche jetzt einfach gar nicht weiter über einen möglichen Europapokal. Das Wort musste jetzt einmal fallen, aber an der Stelle reicht das, glaube ich, auch für diese Woche. Denn jetzt gilt es wieder, wieder hochzufahren, ne? Sich 0,0 auszuruhen und weiter alles reinzuhauen. Wolfsburg könnte da sogar ein ganz dankbarer Gegner sein, glaube ich, so wie sie bislang spielen. Daher kommt auch meine Kaufempfehlung vom 1. FC Köln. Schon angesprochen, Raff van den Berg, 3,57 Millionen, 4 Punkte und eine starke Leistung gegen Freiburg. Bei dem Marktwert hätte ich ihn sehr gerne. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er auch ein Abwehrspieler ist, den man eigentlich die ganze Saison halten kann. Der Marktwerttrend zeigt grundsätzlich auch in die richtige Richtung, hat jetzt erstmal ein bisschen verloren seit gestern. Und auf der anderen Seite will ich einfach jetzt vor dem Spiel kein großes Storytelling betreiben, wobei ich Jens mit 2,34 Millionen schon ziemlich günstig finde. Hat aber auch noch nicht viel gezeigt, diese Bundesliga-Saison. Und mein Tipp ist klar, ne? 1-1, das habe ich jetzt zweimal getippt. Das hat den FC dahin gebracht, wo es ihn hingebracht hat. Ich hoffe, dass es das ist und nicht, dass ich im Stadion war. Denn diesmal gehe ich nicht ins Stadion. Ich mache mal Stadionpause. Nach 3 Wochen jedes Wochenende Stadion. Aber 1-1 und hoffen wir mal, dass es dann so läuft wie in der Vergangenheit. Ja, bei Raf Vandenberg muss man noch dazu sagen, dass selbst wenn es bei Köln vielleicht mal ein bisschen schlechter läuft, was natürlich nicht passieren wird, aber man muss auf das Szenario natürlich schauen, dann funktionieren bei Comunio so Innenverteidiger, die sehr viele Ausputzaktionen haben, sehr viele Luftduelle gewinnen, wie es in Vandenberg tut, funktionieren ja trotzdem sehr, sehr gut, auch bei Teams, die vielleicht ein bisschen in den Keller rutschen sollten oder so. Haben wir ja schon einige Beispiele gesehen in der Vergangenheit, wo dann die Innenverteidiger von vermeintlichen Kellerteams trotzdem sehr, sehr stark punkten und selbst wenn da vielleicht mal viele Gegentore sind. Von daher würde ich mir bei Vandenberg auch wenig Sorgen machen, dass man den eine Saison durchhalten kann. Also bin ich auch sehr positiv. Tippe ein bisschen ja gegen den Trend aktuell und tippe jetzt einfach mal auf den Stadion, nicht oder nicht Stadion-Effekt von dir, Felix. Tipp auf einen 3-2 Heimsieg für Wolfsburg. Vor meinem inneren Auge ist sofort die Alte aus Game of Thrones. Shame. Ich gehe den Köln-Hype noch nicht so mit. Ich glaube, bei Kwasniok, da werden auch immer mal wieder Fehlgriffe drin sein, glaube ich. Also das muss man einfach so ein bisschen einpreisen, wenn man so einen Trainer hat, glaube ich. Danach bin ich auch nicht im Stadion in Leipzig. Das heißt, hoffen wir mal, dass mein Aberglaube weitergeht. Kommen wir zum nächsten Spiel und da kommen wir zu einem Team, das du schon angesprochen hast, und zwar der SC Freiburg, der empfängt den VfB Stuttgart. Ob man es jetzt Derby nennen will oder Rivalität, so ein bisschen Hitzigkeit, das ist bei dem Spiel auf jeden Fall drin. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie bei Freiburg jetzt der Saisonstart gelaufen ist. Man hat letzte Saison die zweitbeste bis beste Spielzeit, je nachdem, ob man Punkte oder so Platzierungen und so betrachten möchte, der Vereinsgeschichte gespielt. Das letzte Mal besser ist man Dritter geworden, 1994-95. Wenn man jetzt aber auch gegen Stuttgart verliert, dann folgt wie damals auch eine Saison mit 3 Niederlagen zum Saisonstart, die sonst nie passiert ist. Man hat in der Bundesliga noch nie sonst 3 Spiele zum Start verloren. Wenn man das jetzt verpatzt, dann kommt auf die zweitbeste oder vielleicht sogar beste Saison der Vereinsgeschichte wie beim letzten Mal wieder ja ein schwacher Start hinzu. Nach 2 Spieltagen sind 0 Punkte und eine Tordifferenz von -5 auf jeden Fall der schlechteste Start der Vereinsgeschichte bisher. Der VfB macht sich auch Hoffnung. 24 zu 17, bei 6 Remis ist die aktuelle historische Bilanz. Beim Baden-Württemberg-Duell, da ist der VfB durchaus vorne und kann ja vielleicht von der Freiburger Form profitieren. Positiv beim Sportclub ist, dass gerade ein paar Spieler zurückkommen. Trey fehlt natürlich noch mit seinem Kreuzbandriss. Auch Igor Matanovic war im Testspiel noch nicht dabei. Ob er jetzt schon eine Option vielleicht für die Bank ist, ist noch offen, aber für die Startelf ist er recht sicher noch nicht Thema. Das gilt genauso für Max Rosenfelder. Der hat im Testspiel zwar gespielt, wurde nach 30 Minuten aber planmäßig ausgewechselt. Also der hat ja die ganze Vorbereitung verpasst. Der musste auch noch Kondition aufbauen und Spielpraxis. Das wird noch dauern, bis Rosenfelder für 90 Minuten Kandidat ist. Anders ist es bei Philipp Treu und Niklas Beste, die haben im Testspiel 16 Minuten gespielt und könnten jetzt für die Startelf wieder in Frage kommen. Ja, der schlimme Start, den man jetzt hatte, ist in Freiburg halt gar nicht so schlimm, muss man ehrlich sagen. Also da ist man ja immer relativ entspannt, gerade mit Trainern, die als Vereinslegenden zählen. Und das ist Schuster ja definitiv aus Spielersicht dann jetzt schon ein Ding. Also da muss man jetzt wenig Sorgen machen, dass das wie bei Leverkusen zu einer Entlassung nach 2 Spieltagen führt. Beim Testspiel in der Länderspielpause, ich habe es gerade schon gesagt, Beste hat gespielt, hat auch als Rechtsaußen gespielt. Und was dann noch sehr, sehr wichtig ist, dass Ehren Dingci eingewechselt auf der 10 gespielt hat, obwohl man so ein bisschen rundherum dann noch gewechselt hat. Maxi Philipp kam rein und trotzdem ist Dingci zentral geblieben und Philipp hat erst rechts gespielt. Also scheint jetzt ein klares Zeichen zu sein zum Wochenende, dass Niklas Beste rechts außen die Chance erstmal erhalten wird. Dingci hat dann die Chance, sich jetzt zentral vielleicht wieder Spielzeit zu erkämpfen, natürlich mit sehr viel Konkurrenz. Ich gehe davon aus, dass Philipp Treu rechts hinten für Kübler übernehmen wird, zumindest für dieses Spiel da die Chance kriegt. In der Zentrale Stabilität, klar, Patrick Osterhager kommt zurück und wird sehr wahrscheinlich wieder spielen. Lässt dann mit dem Matanovic Ausfall, ich sehe vorne Höhler drin, auch wenn Adamu ein gutes Testspiel gemacht hat, eigentlich eine Position für so alle Verlierer aus diesen bisherigen Duellen übrig quasi. Yuito, Mansambi und Dingchi. Ich bin aktuell bei Yuito Suzuki knapp vorne, weil er am wenigsten Fehler gemacht hat in den ersten Spielen. Man kann aber natürlich sagen, Dingchi und Mansambi, vielleicht hätten die auf der 10 auch mit etwas weniger Defensivaufgaben auch weniger Fehler gemacht. Von daher, ich bin so 40% bei Yuito Suzuki, 30-30 bei Mansambi Dingchi auf der 10 in der Startelf. Also das ist wirklich ganz, ganz offenes Ding, sehr schwer zu entscheiden. Ich bin natürlich 100% bei Mansambi. Ja, bin immer noch großer nicht. Fan. Waren denn Mansambi und Yuito Suzuki weg während der Länderspielpause? Es waren beide weg, ja. Dingchi der okay. Einzige, der zurück war. Deswegen, das ist für mich das Ding, wo ich sage, vielleicht ist Dingchi dann derjenige, der davon so ein bisschen profitiert. Deswegen hat er, obwohl er die ersten zwei Spiele ja wirklich beide richtig schwach war, als Rechtsaußen dann die Chance, vielleicht hat er auf der 10 gutes Trainings gehabt und kriegt da dann den Vorzug. Das ist so ein bisschen das Ding. Yuito war auch mit der japanischen Mannschaft unterwegs, heißt, ist auch ein bisschen weiter weg. Das ist dann, spricht dann eher gegen ihn natürlich. Ja, weiß man nicht so richtig. Also wirklich komplett offen, wer da jetzt dann den Vorzug kriegt. Matanovic oder Adamu wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, Matanovic, glaube ich, noch kein Kandidat. Was natürlich ein Thema sein könnte, ist, dass Adamu als Mittelstürmer startet und Höhler zurückrückt. Wenn man da davon ausgeht, dass Adamu das Duell vorne gewinnt, kommt noch ein Vierter dazu in das Duell um die 10, ein vierter Duellverlierer. Aber ich glaube, das wäre dann schon ja sehr, sehr gegen den Ball fokussiert. Das würde mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen überraschen, gerade wenn du auf der Doppelsechs dann auch wieder zu Osterhage gehst, dann auch in der Zentrale so in diese defensive Knalle zu gehen, so, es würde mich schon, ja, würde mich wundern, glaube ich, wenn das die ausrichtet. Beim VfB gibt's eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Dennis Under fällt mit Innenbandanriss im Knie aus. Silas fehlt ja immer noch und auch Diehl immer noch kein Kandidat. Dann kommt jetzt noch dazu, dass Neuzugang Thiago Tomasch mit einem Infekt derzeit im Training fehlt und zumindest fraglich ist fürs Wochenende. Leonidas Sterju nach Sprunggelenksverletzung wieder im vollen Teamtraining. Ich gehe aber davon aus, dass er sowohl leistungsbedingt als auch fitnessbedingt noch kein Startelf-Kandidat ist. Dann Axel Zagadou, nachdem er ja kürzlich zurückgekommen ist, unbekannterweise wieder nur individuell trainiert. Da kann natürlich sein, dass man ihn so ein bisschen rausnimmt und so ein bisschen vorsichtig sein will im Aufbau. Aber vielleicht ist auch was passiert, das wissen wir an der Stelle nicht. Fabian Bredlo, Ersatztorwart, hat Knieprobleme. Positive Nachrichten gibt's von diversen Abwehrkandidaten. Jacques Chabot und Alda Kiel sind alle wieder voll im Training. Da gibt's auch so ein bisschen Erkenntnisse aus dem Champions-League-Kader. Alda Kiel nicht für die Champions-League nominiert. Das heißt, da aktuell wohl eher hinten dran, auch leistungsmäßig. Ich gehe dann davon aus, dass da Chabot wahrscheinlich wieder in die Startelf stoßen wird. Fraglich ist auf der rechten Seite. Jeltsch oder Jacques ist, glaube ich, ein offenes Duell, wie schon die ganze Vorbereitung. Und da dürfte wahrscheinlich Jeltsch jetzt erstmal den Vorzug haben, weil er letztes Spiel schon gespielt hat. Aber so richtig. Ich glaube, er hat auch ganz ordentlich gespielt, ne? Das, genau, das kann man ja bei Jacques in dieser Saison noch nicht so ganz behaupten. Ja, Jeltsch hat auch schon Katastrophenauftritte gehabt. Jetzt im Pokal zum Beispiel fand ich ihn wirklich ganz, ganz schwach. Aber gegen Gladbach fand ich ihn solide, ja, hat er ein gutes Spiel gemacht. Deswegen gehe ich davon aus, er wird drin bleiben erstmal. Grundsätzlich finde ich aber, dass dieser Sieg gegen Gladbach sehr, sehr glücklich war für Stuttgart. Also auch da hätte es, wenn das anders ausgeht, in Richtung Katastrophenstart sein können. Eine Pleite bei Union. Im Pokal hat man bis ins Elfmeterschießen gebraucht, selbst da in die Nachschüsse, um diesen Sieg fix zu machen. Und dann wirklich so ein Auftritt gegen Gladbach, wo ich sagen muss, boah, wenn Gladbach da die starke Phase nach der Halbzeit nutzt, um ein Tor zu machen, dann geht das Spiel vielleicht auch ganz anders aus. Gut, Bayern hat man sich dann gar nicht so schlecht verkauft im Supercup, aber auch, das klammer ich so ein bisschen aus. Die Bayern haben da auch so ein bisschen getestet und sind momentan nicht so richtig souverän. Von daher ist wirklich schwer momentan zu sagen, wie der Stand auch bei Stuttgart ist. Ich würde an der Stelle aufstellungstechnisch, habe ich ja schon gesagt, Chabot geht für mich wieder rein. Denke, Jeltsch bleibt. Offensiv, Chris Führig, richtiges Top-Testspiel gemacht. 3 Tore oder Torbeteiligung, das weiß ich gar nicht. Ich glaube sogar 3 Treffer selbst gemacht. Dazu wackelt ja Tomasch noch. Ich gehe davon aus, dass ein Führig dann wieder den Vorzug bekommen wird und nach den guten Leistungen nochmal starten darf. Vor allem, weil ja Hoeneß ihn zuletzt auch, ein und wieder ausgewechselt hat. Da habe ich ja schon vermutet gehabt, dass er vielleicht jetzt so auf Flügelspieler 4 zurückrücken wird. nach dem Testspiel bekommt er vielleicht nochmal die Chance für ein Spiel zu zeigen, dass er ja doch noch an seine Leistung anknüpfen kann. Richtig spannend ist die Frage, wer die Zehnerposition einnimmt, auf der Woltemade zuletzt gespielt hat. Chema Andres hat ja das Tor gemacht, ist natürlich ein Bonus, schon länger da, auch eine gute Vorbereitung gespielt, aber eher tiefer im Mittelfeld. Von daher erwarte ich Neuzugang Bilal El-Kanous auf der Zehnerrolle in der Startelf. Klar, Sturm ohne Woltemade und Undav Demirovic natürlich gesetzt. Bei den Spielerempfehlungen gehe ich im Prinzip beim Sportclub mit den Rückkehrern. Treu, Osterhage, Beste für mich die spannenden Kandidaten. Wer nach dem Spieltag schon so ein bisschen schauen will, natürlich Matanovic ein Thema. Und dann kann man natürlich noch sagen, er ist schon relativ teuer mit 6,5 Millionen. Aber wenn man sich anschaut, er hat 10 Kommunio-Punkte gemacht, da ist der Gamble auf Mansambi natürlich trotzdem was, wo man heiß drauf ist, wo man vielleicht einsteigen will. Trotz wackelndem Stammplatz könnte ja auch von der Bank kommen, dann noch einige Punkte machen. Also das ist was, wo man hingehen kann. Und wer richtig riskant einkaufen will, der könnte vielleicht davon ausgehen, dass es eine Niederlage wird gegen Stuttgart, auf Derry Scherhand setzen. Vincenzo Grifo zuletzt nicht so gut gewesen. Vielleicht kann da Scherhand für unter 1 Million jetzt derjenige sein, der da mal in die Startelf drängt. Macht man, glaube ich, wenig mit falsch. Bei, hast du gerade gesagt, 6,5 Millionen kostet Mansami gerade? Ja, das ist cool. Ach, da hätte sogar ich Probleme. Aber ja, ihr genau. Kennt das, man hält an seinen Communio-Lieblingen fest, also, egal was kommt. Ich habe mal geschaut, 6,16 Millionen, also nicht 6,5, aber über 6 auf jeden Fall. Ja. Ist schon sehr, sehr teuer. Also da bin ich dann eher bei einem Suzuki, der hat halt auch deutlich schlechter gepunktet, muss man sagen. Also im Schnitt jetzt keinen Punkt gemacht bei 2 Einsätzen, aber mit 2,69 Millionen natürlich. Für 0 Punkte anderes. Am Saisonende. Also selbst ein Dingchi kostet halt auch bei 0 Punkten aktuell gut. Der hat halt auch durch seine Fehler, die da krasse Minus gab zwischendrin, 2,31 Millionen, auch das schon teuer. Also muss man wirklich schauen, wo man da hingeht, ob man da überhaupt jemanden von haben will. Ich glaube, ich habe so ein bisschen liebhaberisch als Freiburger Suzuki in meinem Team, aber das liegt halt wirklich daran, dass ich ihn als Spieler sehr, sehr mag und nicht, dass ich von ihm die krassen Leistungen erwarte. Beim VfB ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, wo man aktuell hingehen will. Ich denke, Chabot für 3,71 ist ein ganz guter Deal für Comunio. Wagnermann 3,43 kann man auch machen. Und für mich eine klare Empfehlung, Nicolas Nathai, der als Rotationsspieler sich jetzt so ein bisschen reingekämpft hat, 940.000 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann, wer denn die Spekulation gehen will, auf das Tor von Ermedin Demirovic gegen den Ex-Club, 8,84 Millionen sind sehr, sehr viel Geld, aber natürlich ist das immer eine Spekulation, die man reingehen kann. Der punktet ja auch richtig stark, wenn er halt trifft, wenn er seine Tore macht. Und dass er das kann, hat er ja durchaus gezeigt. Nathai habe ich gekauft, nachdem du ihn vor ein paar Wochen mal empfohlen hast. Ich glaube für 300.000, aber ich habe ihn dann natürlich auch für 330.000 wieder verkauft. Siehst du, ich habe ihn für 200 gekauft und habe ihn jetzt unter der Woche für knapp 1 Million an Mitspieler verkauft. Da sieht man den Unterschied. Ja, also ich habe ich die ein oder andere Krütze auch schon gehabt diesen Sommer. Aber Nathai war tatsächlich ein guter Treffer bei mir, ja. Am Ende glaube ich, dass Freiburg sehr, sehr auf defensive Stabilität gehen wird, auf Kampf gehen wird. Stuttgart ja auch so ein bisschen verbessert vielleicht ist, sich eher sammeln wird. Ich tippe auf ein relativ unspannendes 0-0. Ich habe gar nichts aufgeschrieben, aber ich tippe auf ein relativ unspannendes 1-1. Ich habe anscheinend in dieser Woche ähnliche Probleme in der Entscheidungsfindung wie einige Freiburger in Köln. Aber Stuttgart bekommt mich auch noch nicht wirklich. Und deswegen bleibe ich hier auch bei einem Remis. Ich sehe auf beiden Seiten auch personelle Fragezeichen. Und deswegen kann ich hier irgendwie nur so mit den Schultern zucken gerade. Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Wo ich auch viele personelle Fragezeichen sehe oder generell qualitative Fragezeichen, ist beim Spiel Mainz gegen Leipzig. Da treffen zwei Teams aufeinander, die echt gerade in schwachen Phasen sind. Die Mainzer seit 6 Heimspielen sieglos, die drittlängste Phase der Vereinsgeschichte. Leipzig wiederum seit 3 Auswärtsspielen kein Tor mehr gemacht, in den letzten 8 Spielen 7-mal nicht getroffen. Also nur einmal aus den letzten 8 Auswärtsspielen ein Tor erzielt. Das ist schon auch richtig, richtig schwach. Was gibt's da denn sonst noch so zu wissen, Felix? Dann kommen wir doch direkt mal zu den personellen Fragezeichen bei Mainz. Fraglich gerade Robin Zentner, das Training mit Rückenproblemen am Dienstag abgebrochen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. Hollerbach, Oberschenkelverletzung, Gleiber, Oberschenkelverletzung bei Hollerbach. Weiß ich gar nicht genau, wann er zurückkehrt. Vielleicht ist er jetzt schon für den Kader eine Option. Es fehlen weiter Nebel, rote Karte. Nächste Woche ist er wieder dabei. Den kann man jetzt, glaube ich, sich wieder auf die Beobachtungsliste packen. Lee fällt aus mit einer Oberschenkelzerrung, die er bei der südkoreanischen Nationalmannschaft erlitten hat. Vorzeitig abgereist, wird an dem Wochenende aber jetzt noch fehlen. Dahl Kreuzbandriss. Und irgendwo durch die Ausfälle von Nebel und Lee setzt sich dann die Offensive auch schon fast selbst zusammen. Neuzugang Böving könnte neben Nordin hinter die Spitze rücken. Vielleicht ist da auch Sieb eine Option. Also nochmal an den Hörer Markus. Vielleicht geht da was dieses Wochenende. Aber ich rechne eher mit Nordin und Böving. Den Fehlstart haben die Mainzer ja schon ein bisschen abgewandt. Sie haben 4-1 gegen Rosenborg gewonnen. Das war zu Hause. Dann das Last-Minute-Remis und eine generell gute Leistung in Wolfsburg. Aber sie könnten schon etwas besser dastehen in der Bundesliga, punktetechnisch. Und jetzt soll der erste Bundesliga-Dreier her. Die Ausfälle im offensiven Mittelfeld, denke ich, aber wiegen erstmal schwer. Auf der anderen Seite weniger Ausfälle, weiter nur Benjamin Henrichs Achillessehnenriss, fraglich Bonsoussi mit einem Mittelhandbruch, der aber keine OP erfordert. Also möglicherweise ist er dieses Wochenende schon wieder im Aufgebot. Aidara, muskuläre Probleme. Denke, dass Seiwald für den angeschlagenen Bonsoussi in die erste Elf rückt. Schlager dafür wieder ein bisschen weiter vorne mit Baumgartner, der ziemlich stark war gegen Heidenheim. Es sei denn, Ole Werner wechselt das System, weil er vielleicht doch Harder besser findet als Flo zum Beispiel letzte Woche. Da rechne ich aber jetzt noch nicht mit. Auf dem Flügel haben wir anscheinend Woche für Woche einen offenen Zweikampf zwischen Diomandé und Bakayoko oder sogar einen offenen Dreikampf. Und wir nehmen Nusa noch mit rein. Da hätte ich ungern einen von, weil mir die Situation einfach zu unsicher ist. Alles in allem war das ein solides 2-0 gegen Heidenheim, aber phasenweise waren da schon Leipziger Schwächen zu sehen. Dennoch ist es möglicherweise der Start von einer Trendwende nach diesem desolaten 0-6 bei den Bayern. Meine Kaufempfehlung kommt auch aus Leipzig. Baumgartner, ich habe es eben schon angesprochen, starke Leistung zuletzt, 5,91 Millionen. Ich finde ihn als Kauftipp jetzt ein bisschen aufregender als den momentan mit 6,25 Millionen auch zu günstigen Willi Orban. Ich denke, dass Baumgartner in Mainz schon das Potenzial hat, erneut vielleicht sogar der Matchwinner zu werden. Aber ich glaube nicht, dass es ein mega heißes Match wird. Immer unentschieden geht natürlich nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier mit einem Leipziger 1-0 und ich meine, den Torschützen tippe ich dann sogar ausnahmsweise auch mal und das ist dann Baumgartner. Die Mainzer Ausfälle machen für mich hier den Unterschied. Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich bin auch bei einem knappen Sieg für Leipzig, aber habe ein 1-2, also sind wir grundsätzlich ja auf einer Linie. Ich denke, das ist auch eins dieser Spiele, die gut in der Konferenz aufgehoben sind. Ja, ich glaube generell, also auch Wolfsburg, Wolfsburg-Köln und Freiburg-Stuttgart werden wahrscheinlich nicht die Super-Highlights werden. Ich glaube, das passt gerade ganz gut, dass man da durchaus Teams hat, wo man nicht unbedingt wegschauen muss, aber wo das Spiel wahrscheinlich nicht so super spannend wird und dann ist das ein gutes Konferenzspiel. Ich gucke natürlich den FC und dann schlafe ich abends beim aktuellen Sportstudio ein. Ja, genau, bei deinem 5-0-Sieg des ersten FC Köln natürlich. Ja. Wo es richtig spannend werden kann und vielleicht auch das eine oder andere Törchen fallen könnte, ist beim ersten FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Die Heidenheimer, zweimal verloren. Ich meine, die sind noch nicht so lange in der Bundesliga. Entsprechend kann man immer sagen, ja, schlechtester Start der Vereinsgeschichte. Ja, vor 2 Jahren sind sie auch mit 2 Niederlagen gestartet. Da lief es dann ja relativ gut. Letzte Saison sind sie mit 2 Siegen gestartet. Es lief relativ schlecht. Von daher, vielleicht ist auch ein gutes Omen, dass man den Saisonstart verhauen hat. Eine dritte Liga. Europapokal. Eine dritte Niederlage wäre allerdings, und das ist an dem Punkt vielleicht wirklich krass, der schlechteste Start jemals im Profifußball. Das heißt, auch in der zweiten Bundesliga und in der dritten Liga ist ihnen das bisher nicht passiert. Auch direkt nach den Aufstiegen nicht, dass sie da 2 Niederlagen zum Start hinnehmen mussten. Also es ist schon zwei hatten sie ja, wie gesagt, vor 2 Jahren schon. Also da muss man so ein bisschen auch vorsichtig sein. So richtig gut läuft es halt wirklich gerade nicht. Der BVB ist auch echt gut drauf. Also diese Saison dann nur in Anführungszeichen 4 Punkte geholt. Da haben wir ja spät das einmal noch verspielt mit dem 3:3 gegen St. Pauli. Aber saisonübergreifend 8 Siege und 2 Remis in Folge. Das ist die stärkste Serie, die die Bundesliga gerade so zu bieten hat. Bei den Heidenheimern fällt Frank Feller im Tor noch aus. Marvin Pieringer mit Sprunggelenksverletzung immer noch kein Kandidat, aber wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Fraglich sind Rottweiler und Keller, der hat im Test-Comeback 90 Minuten gespielt. Ist auch aber die Frage, ob er qualitativ jetzt unbedingt direkt ein Kandidat ist, wahrscheinlich nicht. Ja, so richtig läuft es halt wirklich nicht. Und große Transfers gab es nur auf der Abgangsseite. Also man hat mit Leo Sienza den einzigen Torschützen der Saison bisher auch noch verkauft, kurz vor der Deadline. Das heißt, aktuell sieht es nicht unbedingt richtig so aus, als würde man viel Verbesserungspotenzial haben. Mit Lead Paccarada hat man sich zumindest links defensiv nochmal in der Breite verstärkt. Ob er qualitativ ein Fortschritt von Föhrenbach ist, muss er jetzt auch erstmal zeigen. Er hat das Potenzial auf jeden Fall schon gezeigt, aber eher bei St. Pauli als bei Köln zuletzt, dass er da durchaus mit Föhrenbach mithalten kann. Also da bin ich auch mal gespannt. Hat im Test gar nicht gespielt, weil er mit Kosovo unterwegs war. Im zweiten Spieltag saß er 19 Minuten auf der Bank. Also ist die Frage, wie weit ihn Frank Schmidt da schon einschätzt. Da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Ich erwarte Schöppner zurück, nachdem er ja so ein bisschen eine Denkpause über 90 Minuten bekommen hat. Offensiv auch Beckenkandidat wieder für die Startelf. Generell hat man ja auf Viererkette umgestellt. Das verspricht so ein bisschen Besserung. Hat im Testspiel jetzt auch wieder Viererkette gespielt. Ich erwarte Sivsi Watze wieder vorne im Sturm und dann, ja, weil, also Kaufmann war einfach auch richtig, richtig schwach. Spannend wird das, wenn Pieringer zurück ist, ob die dann wieder zusammenspielen, dann spielt es wahrscheinlich eher wieder ein 4-4-2. Ja, mal schauen. Erstmal denke ich jetzt, ja, wird das dann wahrscheinlich so die Mannschaft sein. Also ein Busch rechts hinten, die Innenverteidigung ist klar, links Föhrenbach, Schöppner Dorsch als Doppel-6 vielleicht. Vielleicht probiert man auch mal ohne Dorsch, der wieder schwach war jetzt im letzten Spiel, irgendwie, weiß ich nicht, Schöppner Kerber oder so, mal was Neues ausprobieren. Und dann offensiv, also ich denke, Ibrahimovic ist gesetzt, Honsack ist klar und dann wahrscheinlich ein Back dazu und Sivsi Watze ganz vorne. Das klingt schon hart nach zweiter Liga. Es klingt sehr, ja, wobei man dazu sagen muss, dass es die letzten 2 Jahre bei Heidenheim ja auch nicht unbedingt anders klang und da lief es ja auch zeitweise mal richtig, richtig gut. Vielleicht wird es wieder so. Der BVB ist immer für eine Überraschung gut. Ja, also wenn einer dann so Spiele dann mal versaut, dann der BVB wahrscheinlich, ja. Ist nächste Woche Tim Müller wieder Experte? Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich jetzt schauen. Aber würde sich anbieten. Dann würde sich doch auch wieder so ein 3-3 auswärts in Heidenheim anbieten, oder? Ja, durchaus möglich, ja. Wir wollen ja auch nicht nur Expertise liefern, sondern Unterhaltung. Ja, genau. Nächste Woche Flo mit Tim Müller zusammen. Also kann durchaus gut werden. Beim BVB fehlt Niklas Süle immer noch mit seiner Wadenverletzung. Duranville fällt aus, Jahn fällt noch aus und Schlotterberg fällt noch aus. Der soll in diesem Monat wieder eine Option werden. Da müssen wir mal abwarten. Fabio Silva hingegen mit seiner Muskelverletzung, gab es jetzt einen Bericht, wohl noch den ganzen September raus. Also wirklich noch durchaus länger kein Kandidat für Einsätze. Julian Brandt hat sich in der Länderspielpause einer Armoperation unterzogen, weil er da Probleme hatte und die Schiene ihn genervt haben soll. Sieht jetzt aber so aus, als wäre er wieder rechtzeitig zurück, als hätte er da, hätte man das wirklich genau so geplant, dass er rechtzeitig wieder fit ist, um dann einsatzbereit zu sein. Und was noch ein bisschen fraglich ist, ist Salih Özcan, der ist zwar nicht verletzt, aber da gab es jetzt zuletzt Berichte, dass er vielleicht in die Türkei wechseln würde. Bis Freitag ist das Transferfenster noch offen, das heißt, ihr wisst dann Freitagabend Bescheid, ob er noch da ist oder nicht, aber möglicherweise verlässt er den Kader noch. Gegen St. Pauli, der BVB ja grundsätzlich eigentlich gut gewesen, lange ein gutes Spiel gemacht, am Ende die Nerven verloren und die Spielkontrolle verloren. Gegen Union war es dann ein sehr souveräner Sieg und man hat dem Gegner irgendwie keine Chance gelassen, zurückzukommen. Dafür hat man insgesamt nicht ganz so gut gespielt, finde ich. Also da war es durchaus so, dass man bis zu diesem Tor in der 44. Minute echt Probleme hatte, sich irgendwie Dinge herauszuspielen. Das war auch so eine Einzelaktion von Couto auf rechts. Und dann Guirassy, der sich einfach stark durchtankt in der Mitte. Also es war jetzt nichts, dass man da als Mannschaft so richtig viel rausgespielt hat. Da bin ich mal gespannt, wie es gegen Heidenheim läuft, die ja wahrscheinlich auch eher wieder defensiv stehen werden, kämpfen werden. Ob ja, Kovac da eine Lösung finden kann, dass man sowohl zwingender spielt, als auch dann souverän und stabil wegverteidigt oder eine mögliche Führung wegverteidigen kann. Ich erwarte grundsätzlich erstmal die gleiche Elfe gegen Union. Brandt, wie gesagt, so ein bisschen wackelig, wäre für mich Chukwuemeka der direkte Ersatzkandidat. Ein Matcher für Sabitzer ist noch so ein bisschen eine Frage, die man sich stellen kann. Und theoretisch auch Riasson ein Kandidat für die Startelf. Da sehe ich aber gerade nach der guten Leistung gegen Union eigentlich Koto gerade vorne auf der rechten Seite, Svensson links sowieso gesetzt. Und Riasson ohne Not in die Abwehrkette zu ziehen, wenn man damit einen Salmino jemanden hat, der es richtig gut gemacht hat, würde mich auch extrem überraschen. Von daher denke ich, bei der Fünferkette in Anführungszeichen wird das alles so bleiben, auch wie es war. Und Bellingham spielt natürlich immer, ne? Nachdem es so eine knallharte Kritik an dieser frühen Auswechslung gab, würde es mich extrem überraschen, wenn er jetzt nicht erstmal ein paar Spiele wieder in der Startelf steht, ja. Es ist ja auch durchaus so ein Thema, wo man sagen muss, es ist, wenn gerade, also zum einen natürlich, wenn du dir so einen kleinen Bruder von einem Weltstar holst, aber auch die Eltern sind ja generell auch bei Jude Bellinghams Karriere schon sehr früh immer sehr, sehr viel im Gespräch gewesen. Sowas muss man auch wollen. Also da hat man durchaus ja auch aus England schon gehört, dass da die Ex-Clubs von Jope auch nicht so zufrieden waren, wie das so alles gelaufen ist. Also ja, ist so ein Ding bestimmt, dass man da auch aufpassen muss, dass man sich nicht mit denen verscherzt und dann plötzlich die internationalen Medien alle gegen sich hat. Wenn Kovac Bellingham nicht aufstellt, dann braucht er so ein E-Bike wie Ralf Rangnick jetzt bei der WM-Qualifikation. Also ganz schnell runter kann vom Platz und raus aus dem Gang da unten, wo die Eltern lauern. Ja, das wird sonst böse vielleicht. Bei den Spielerempfehlungen, ich schaue auf einen Jan Schöppner, 1,63 Millionen, eine gute Preisleistung. Natürlich auch hier Sif Sivatze, Honsa kann man reingehen. Wer die Spekulation eingehen will, Pieringer kann natürlich hingehen. Der ist mit 2,93 jetzt schon, glaube ich, fast der teuerste Heidenheimer, aber steigt gerade noch gut. Beim BVB hat der Hype in der Länderspielpause auch gut durchgeschlagen. Die Spieler sind alle teurer geworden. Brandt, 9,88 Millionen, gehe ich noch mit, auch wenn du dieses kleine Risiko hast, dass er vielleicht nicht spielt. Bayer, 6,96, Koto, 4,57, kann man alle mitnehmen. Und natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, Nico Schlotterbeck. Der Hype geht jetzt schon los. Der wird wahrscheinlich auch in Richtung 15 Millionen oder sowas steigen. Also da kann man wahrscheinlich richtig viel Geld mitnehmen, wenn man es denn jetzt schon anlegen will. Also 6,34 Millionen kostet der gerade schon. 10 Millionen knackt der bald bestimmt. Also wenn ihr Geld anzulegen habt und unbedingt euren Kaderwert verbessern wollt, geht bei Schlotterbeck rein. Aber seid euch natürlich bewusst, also höchstwahrscheinlich Stammspieler oder Startelf-Kandidat ist der wahrscheinlich eher erst gegen Monatsende oder vielleicht sogar erst wieder im Oktober. Ich habe da auch intensiv drüber nachgedacht oder tue es immer noch. Aber Grimaldo kostet, glaube ich, gerade als teuerster Verteidiger auch nur 8,5, 9 Millionen oder so. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, wie kurzfristig die Renditeaussichten sind. Ja, aber ich glaube halt, also Schlotterbeck zum einen geht ja gerade so steil, dass halt auch alle zum Marktwertgewinn reingehen, glaube ich. Zum anderen, es ist halt am Ende auch Schlotterbeck, ne? Also das ist nochmal was anderes als ein Grimaldo vielleicht. Also Schlotterbeck, die 170 Punkte Saisons hat er schon zwei gehabt, ne? Also der hat halt wirklich das Potenzial, wie ein Stürmer zu punkten. Also es ist jetzt nicht so, dass der einfach so ein normaler Verteidiger ist. Von daher, ich glaube, das ist schon nochmal. Da wird das Hype-Level nochmal auf eine ganz neue Dings gehen. Also 10 Millionen knackt er bestimmt. Ich würde ihn so bei 12, 13, wird es wahrscheinlich langsamer werden. Vielleicht an die 15 gehen. So. Also das ist so das, was ich realistisch bei ihm erwarte eigentlich. Ja, du überzeugst mich hier. Vielleicht muss ich nochmal Geld zählen. Kann er sich neben Davies bei mir auf die Bank setzen? Ja, muss also ich gucken, dass ich noch 11 Spieler aufstellen kann. Letzte Saison Peak-Marktwert 13,3 Millionen gehabt. Also durchaus das sowas, wo man sagen kann, dass da könnte es hingehen, gerade mit diesem Rückkehr-Hype, weil das ist ja wie ein Transfer. Also Transfers steigen ja auch nochmal ein bisschen krasser im Hype nach oben, als es dann der realistische Wert ist. Da wird er bestimmt auch nicht stehen bleiben bei den vielen Geld. Also er wird dann danach wahrscheinlich wieder ein bisschen fallen, so auf die 10 oder sowas. Aber ich sehe ihn schon erstmal relativ deutlich noch nach oben steigen. Aber letzte Saison war ja große Communio-Inflation. Alle bekommen das gleiche Geld, aber müssen doppelt so viel bezahlen. Gut, das kommt auch noch dazu, ja. Das ist noch ein Ding. Also diese Saison sind die Marktwerte ein bisschen humaner. Aber ich sag mal, im Juni hatte Schlotterbeck auch schon mal knapp 8 Millionen Marktwert. Also da geht auf jeden Fall noch einiges nach oben. Ich bin überzeugt. Auch von Schöppner übrigens. Wir haben später, ich spoiler schon mal als Top 3, die Kaufempfehlung bis 2 Millionen. Und ich habe noch gerade überlegt, ob ich nicht Schöppner reinnehmen sollte, wenn er denn jetzt wirklich wieder in die Startelf zurückkehrt. Ich glaube, der hat letztes Jahr 3,5 oder 4 Punkte pro Spiel gemacht. Also auch das, eine gute Kaufempfehlung meiner Meinung nach. Ja, dafür kann man so ein bisschen spoilern, hast du ja noch einen anderen Heidenheimer hier drin, den ich euch jetzt hier an der Stelle natürlich nicht empfehlen kann. Darf ich Felix natürlich nicht wegnehmen für unsere Top 3 später. Gut, Ergebnistipps haben wir noch nicht gemacht und wir haben das Thema gerade schon gehabt. Es wäre sehr, sehr BVB-ig, wenn man ausgerechnet in dem Spiel jetzt doch wieder so einen Rückschlag hinnimmt. Soll ich erstmal mein Ergebnis sagen? Weil deins ist viel interessanter. Ich gehe einfach rein. Wir haben ja auch den Fokus im Kopf schon bei der Champions League unter der Woche und deshalb, ich tippe auf ein 1:1. Dann höre ich echt super gern nächste Woche zu. Dann höre ich das 2-3 Mal. Viele Grüße, Tim Müller. Wird unterhaltsam dann, wenn es passiert. Ja. Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie Heidenheim-Leipzig. 2-0 für Dortmund. Chancen auf beiden Seiten. Ein Team nutzt die, eins nicht. Fertig. Aber behaltet das Unentschieden von Nick im Kopf und dann alle nächste Woche einschalten. Ja, du hast auf jeden Fall den realistischeren Tipp mitgebracht für uns heute. Den langweiligeren. Das auch. Kommen wir zum letzten Konferenzspiel. Der 1. FC Union Berlin empfängt die TSG Hoffenheim. Und das war ja letzte Saison ganz, ganz... Apropos langweilig. Genau, das war langweilig und letzte Saison ein ganz klares Ding. Union Berlin ausschließlich gegen Hoffenheim die vollen 6 Punkte geholt. Sogar die letzten 3 aufeinandertreffen. Das heißt, auch das Rückspiel in der vorletzten Saison ging an Union Berlin. Kannst du uns Hoffnung machen, dass das diese Saison anders wird, Felix? Auf jeden Fall, denn Union hat mich überhaupt noch nicht überzeugt. Schwach 2-1 gegen Stuttgart gewonnen, 3-0 in Dortmund verloren. Ich bin und bleib nicht überzeugt von Union und seinem Trainer. Möglicherweise gibt es ein bisschen einen Aufschwung, dass Diogo Lage nach seinem bislang nicht zustande gekommenen Transfer wieder teilweise im Mannschaftstraining ist. Also ähnliche Situationen wie bei Özcan. Er könnte noch wechseln. Bei Diogo Lage könnte das ebenfalls die Türkei sein oder Saudi-Arabien oder auch seine Heimat Portugal. So oder so wäre er jetzt für dieses Wochenende eher noch keine Option für die erste Elf. Da dürfte Rothe noch die Nase vorne haben. Es fehlen Nsoki mit einer Muskelverletzung und Burcu nach seiner Sprunggelenk-OP. Fraglich ist Schäfer mit einer Muskelverletzung, die ihn zuletzt zum Aussetzen zwang bei der Nationalmannschaft. Das ist auch eigentlich die einzige wirklich fragliche Position in der ersten Elf bei Union, die vor Khedira und neben Habara. Dort hat zuletzt Kral gespielt, dazu später noch ein bisschen mehr. Ansah, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht mal ein Spiel für Berg Platz machen muss. Ansah war jetzt bei der U21, Berg war während der Länderspielpause beim Team, wenn ich mich nicht täusche. Was ich mir auch noch vorstellen kann, aber das ist jetzt eine ein bisschen gewagtere Prognose, ist, dass man vielleicht gegen Hoffenheims Kramaric und Zufall den schnelleren Kühn auf die Außenbahn stellt. Das wäre eine mögliche spielabhängige Variante. Aber Kühn hat bislang nicht wirklich was gezeigt, was dafür spricht, außer sein grundsätzliches Tempo. Ich denke, dass Hoffenheim hier eher die Nase vorne hat. Aber kommen wir erstmal zum Personal. Machida, Kreuzbandriss. Gendré, Syndesmose-Riss und Außenknöchelbruch. Locek, Fuß-OP. Geiger und Berisha nicht berücksichtigt. Klingt erstmal viel. Ist jetzt für die Hoffenheimer, abgesehen von Machida, aber relativ egal, was die voraussichtliche Anstellung angeht. Neben Ranac rückt da möglicherweise Aidari für Chavez. Ranac scheint da der Gesetzesspieler zu sein. Auch da weiß ich nicht so genau, warum, aber ich finde auch keinen, ohne Aidari wirklich zu kennen, wirklich stark in der Hoffenheimer Innenverteidigung. Im Mittelfeld haben wir dann das Ding, dass der Wouterburger wieder zurückkehren könnte. Möglicherweise hat sich aber auch Prömel empfohlen, um die Rolle für Tuhumcu einzunehmen. Tuhumcu, keine gute Leistung gegen Frankfurt. Noch nicht durchsichtig ist für mich derweil da die Situation um Kramaric und Damar. Da wurde ja vor der Saison von Ilzer gesagt, dass das spielabhängig sein kann. Bislang scheint Kramaric dann doch immer die Nase vorne zu haben. Wir werden sehen. Das 1-3 gegen Frankfurt war schon enttäuschend nach dem starken 2-1 in Leverkusen aus Hoffenheimer Sicht. Ich glaube, es war gar nicht, ich habe es nicht 90 Minuten gesehen, aber ich glaube, es war gar nicht so schlimm, wie dann der 0-3-Zwischenstand kurz vor Ende das hätte vermuten lassen. Aber Hoffenheim ist mit 3 Punkten gegen 2 Champions-League-Teilnehmer im Soll. Das Unionsspiel könnte jetzt aber durchaus richtungsweisend werden, denn danach kommen die Bayern. Also das könnte schon eine Wirkung haben auf die nächsten Wochen in der Saison, wie es auch um die ich nenne es mal motivatorische Lage dort steht, wie es um den Gemütszustand steht. Meine Kaufempfehlung kommt nicht von Union. Wenn ihr aber wissen wollt, was ich von Union halte, dann könnt ihr heute ab 17 Uhr im Communio-Magazin mein Union Berlin einsortiert lesen. Große Empfehlung für den Kamin. Meine Kaufempfehlung kommt aber aus Hoffenheim. Das ist Basumana Touré. Vor 2 Wochen habe ich ihn mit Flo in der Top 3 unter den Ausrufezeichen zum Saisonstart immerhin als Honorable Mention erwähnt. Er kostet 5,75 Millionen. Damals, er war noch viel günstiger, aber mich haben seine 3 Punkte gestört, die er nur geholt hat beim Sieg gegen Leverkusen. Und dann holt er 6 bei einer Niederlage gegen Frankfurt, wo es kurz vor dem Abpfiff 0-3 steht. Also ich bin jetzt erstmal überzeugt, aber der Preis ist auch schon durchaus hoch dafür, dass ich ihn als relativ torungefährlich empfinde. Apropos torungefährlich, weitere Kaufempfehlung, Avdullahu von Hoffenheim 4,79 Millionen. Ebenfalls mit bislang 4,5 Punkten je Spiel, wie Touré. Positionsentsprechend noch wesentlich weniger Scorer-Potenzial, aber könnte eine Bank sein. Mal sehen, wie er sich entwickelt. Ich gehe mit einem Hoffenheimer 2-1 und einem Spiel, das kein Feuerwerk bietet. Ich sehe aber, dass du da was anderes erwartest, Nick. Ja, ich habe auch so ein bisschen ähnlich gedacht, aber wenn ich mir ganz ehrlich anschaue, ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo dann Union unter Baumgart doch mal Lust hat, ein bisschen was offensiv zu machen. Hoffenheim dann ja auch mit viel Feuer dann gerne in den Umschaltsituationen, die ich nicht so super toll finde. Aber gegen Union Berlin könnte das durchaus funktionieren. Am Ende tippe ich auf ganz viel Action und gehe hier mit einem Sieg für den Kölner Kulttrainer, Kölner Kultcoach, muss man fast sagen, damit man die Alliteration zumindest phonetisch mitbringen kann, mit Steffen Baumgart, der hier den Sieg holt. 4-2 für Union Berlin. Ich mochte ihn ja auch in Köln nie. Auch nicht sein Kult. Ja, ich war von der ganzen Abkulterei auch nicht der große Fan, aber war er durchaus sehr beliebt, eigentlich so generell beim ersten FC Köln, oder? Bei vielen. Ja. Ich muss aber sagen, also ich kriege schon da so ein bisschen Gänsehaut am Rücken, wenn ich sehe, wie Kwasniok sich da in seinem Trikot in die Hocke begibt. Da kriege ich Zustände. Ja, man muss ja auch einfach sagen, der Kölner Kultcoach Kwasniok ist auch einfach eine schönere Alliteration als der Kölner Kultcoach Baumgart. Nee, ich bin immer noch Team Peter Stöger. Okay, gehen wir raus aus der Konferenz und kommen zum Topspiel. Da empfängt der FC Bayern München den Hamburger SV. Und der HSV hat den schlechtesten Offensivoutput der Liga anzubieten. Nur Gladbach traf auch nicht. Bei Expected Goals und Torschüssen bisher das wenigste abgeliefert, keine einzige Großchance bisher herausgespielt. Anders der FC Bayern, Expected Goals, Torschüsse, Großchancen überall auf Platz 1, also da bietet sich ein richtiges Feuerwerk an. Und dann wissen wir ja auch alle, in München, die Duelle gegen den HSV werden gerne mal deutlich. 50 Tore hat der FCB in den letzten 8 Heimspielen gegen den HSV getroffen. Im Schnitt also 6 Mal pro Partie, ein bisschen mehr sogar. Da ist durchaus Potenzial für das ein oder andere Tor da. Weil der FC Bayern muss noch auf Jamal Musiala verzichten. Er hat jetzt kürzlich ein Statement abgegeben, wo er gesagt hat, er möchte dieses Jahr noch wieder spielen. Heißt aber ja auch, wenn das fraglich ist, ob er dieses Jahr noch spielt, da steigt der Marktwert gerade auch ganz weit nach oben, aber da frage ich mich halt schon, okay, warum eigentlich? Weil also so 2 Monate, 2,5, 3 Monate wird er höchstwahrscheinlich noch raus sein. Macht eigentlich gar keinen Sinn, da jetzt schon reinzugehen, auch wenn er mit 8 Millionen gerade relativ günstig ist für einen Jamal Musiala natürlich. Ich bin da zugegebenermaßen immer enorm versucht, aber noch kann ich mich zurückhalten. Ne? Du willst ja nicht der reichste Mann auf dem Friedhof sein. Die Frage ist halt, willst du wirklich jetzt 8 Millionen gerade in der Phase schon in dein Team investieren, ohne dass es Output bringt? Kannst du da nicht, also klar, der wird auf die 20 Millionen hochgehen, aber kannst du die 12 Millionen nicht, wenn du jetzt 3 Monate lang anderweitig investierst, irgendwie vor allem in Punkte besser investieren und dann halt auch dabei so ein bisschen Marktgewinn neben den Punkten noch mitnehmen? Wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen auf das zur Verfügung stehende Budget an, denn hätte ich jetzt ein 40 Millionen Kaderwert und kein Geld, dann würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Glücklicherweise habe ich das nicht. Ja, also das ist ja immer so ein Ding, ne? Also es kommt drauf an, wie viele Prämien ihr bei euch in der Liga habt, wann ihr auch eingestiegen seid, wie viel Trading ihr schon machen konntet und so, wie eure gesamte Kadersituation ist und natürlich auch, wie viele Mitspieler ihr in der Liga habt, ne? Also wenn ihr, weiß ich nicht, eine 20er-Liga spielt so gefühlt oder eine 18er-Liga, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ihr irgendwie nur 6 oder 8 in der Liga seid. Da muss man natürlich auch so ein bisschen anders an sowas rennen. Wer immer noch fehlt, aber vielleicht sogar eher zurück sein dürfte, ist Alfonso Davies mit Kreuzbandriss, auch Ito mit Mittelfußbruch noch weiter raus. Bischof nach seiner Blinddarm-OP jetzt wieder teilweise im Teamtraining gewesen. Gehe ich davon aus, dass er für das Spiel noch keine Option ist. Und ansonsten sieht's aber gut aus beim FC Bayern. Saab hat da noch so ein bisschen an der Souveränität. Also grundsätzlich waren die Auftritte eigentlich alle gut die Saison, würde ich behaupten. Man hat alle total verdient gewonnen. Man ist auch teilweise deutlich in Führung gegangen. Aber am Ende hat man dann doch irgendwie immer noch mal gezittert. Gegen Wiesbaden musste man sogar noch mal auf so einen Glücksgriff von Kane in der Nachspielzeit zurückgreifen, um das Spiel 3-1 zu gewinnen. Also das ist so ein bisschen Souveränität könnte den Bayern noch ganz gut tun. Da ist halt auch jetzt ein bisschen die Frage, inwiefern sagt man jetzt, wir wollen uns erstmal noch weiter stabilisieren oder geht man vor dem ersten Champions-League-Spiel jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen die Rotation, den einen oder anderen Spieler nochmal ja, pausieren. Aber wenn ich ehrlich bin, das sehe ich bei Kompany nicht. Also ich glaube, Kompany will wirklich einfach diesen Sieg sicher holen und klar runterspielen und nimmt dann lieber eher Spieler früher runter und einen hohen Sieg mit, wenn das möglich ist. Von daher erwarte ich die erste Elf. Für mich dann eigentlich nur fraglich, ob Goretzka oder Pavlovic neben Kimmich spielen. Goretzka hat mir bei der Nationalmannschaft gar nicht gefallen, war aber zuletzt vorne, deswegen sehe ich ihn hier auch eher in der Startelf. Pavlovic aber auch eine Option. Offensiv denke ich, Gnabry zentral, Ulisse, Diaz auf den Flügeln, eigentlich relativ klar. Beim HSV gibt es mit Gocholeischwili einen klaren Ausfall natürlich nach Gelb-Rot-Sperre. Emanuel Feray nach Innenbandanriss immer noch nicht fit genug für das Spiel. Wer so ein bisschen fraglich war, war Jordan Torunariga, der wegen Belastungssteuerung pausiert hat, aber der hat jetzt zuletzt sogar eine Startelf-Garantie bekommen. Also Sumahoro, den ich hier zuletzt schon mal angepriesen hatte, da hieß es jetzt, der wird uns noch viel Spaß machen, diese Saison, oder irgendwie so hat das gesagt, Merlin Polzin, aber ist aktuell wohl noch kein Kandidat. Dabei hatte Torunariga ja nicht nur, also keine Leistungsprobleme, aber Leistungsprobleme gegen St. Pauli, würde ich sagen, oder? Ja, er hat so ein paar Mal so ein bisschen ins Schlittern gekommen. Wobei man sagen muss, statistisch sah es am Ende halt sehr gut aus, was aber natürlich auch daran lag, dass er zum Beispiel dieses Stürmer voll bekommen hat bei dem fast Gegentor. Also es war ja noch nicht, man muss dazu sagen, ich finde, alle schreiben da von einem stattgefundenen Gegentor, aber wenn man ganz ehrlich ist, der Pfiff kam so früh, dass da die HSV-Leute ja gar nicht richtig verteidigt haben. Also ob das wirklich ein 100% ein Tor gewesen wäre, weiß man noch gar nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr große Torchance für St. Pauli geworden, wenn das nicht abgepfiffen wäre. Ich kann mir vorstellen, dass Torunariga vielleicht dieses Jahr so ein Manager-Bug ist. Richtig, richtig viele Punkte. Richtig, richtig, naja, Leistung. Ja, er macht halt viel mit Ball, so in den offensiven Läufen, und er gewinnt wirklich viele Zweikämpfe. Also er kommt halt dann teilweise nicht in Zweikämpfe oder er verliert dann crucial Zweikämpfe, was aber auch daran liegt, dass der HSV einfach wirklich risky spielt, finde ich. Also wenn der ein Innenverteidiger einen Zweikampf verliert, ist halt auch einfach immer schlimm. Und dann wird's halt schnell schlimm, aber er gewinnt eigentlich relativ viele Zweikämpfe. Also auch statistisch sah das schon relativ gut aus bei Torunariga. War ja auch in der einen oder anderen bei den Statistikseiten 11 des Spieltags dabei. Also würde mich nicht wundern, wenn er da auch bei Comunio weiter sehr gut abliefert. Die Frage ist, was darf Satire? Ja, ist immer so ein bisschen so ein Ding halt. Da merkt man halt immer wieder, statistische Noten sind halt einfach nicht perfekt. Also da gibt's halt immer so Bugs, sind immer mal dabei. Bei Bakary Yatta ist es noch so, dass er im Test sein Comeback gegeben hat, aber es wirkt nicht so, als wäre er schon bei 100%. Sambi Lokonga, der Neuzugang, ist wohl noch kein Startelf-Kandidat. Da hieß es jetzt, man will ihn wirklich Stabilität aufbauen, ähnlich wie bei Paulsen, der immer wieder kleinere Verletzungen hatte. Da will man jetzt diese muskulär erstmal Aufbau starten, bevor man ihn so direkt reinwirft. Wer schon Startelf-Kandidat ist, was durchaus spannend ist, weil er auch sehr spät erst von der Nationalmannschaft zurückkommt und ja bisher noch gar nicht trainiert hat mit dem HSV, ist Luka Vuskovic. Da hieß es jetzt, er könnte durchaus direkt in der Anfangself beginnen. Und das dürfte auch passieren, würde ich erwarten, weil es einfach so ist, dass der HSV defensiv wirklich massive Probleme hatte. El Fadli, der ja in der zweiten Liga noch so der glänzende Innenverteidiger war, ist ja eigentlich Sechser und soll wohl auch jetzt derjenige sein, der für Vuskovic weichen wird und dann eher wieder auf der 6 ein Kandidat wird. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn Vuskovic da sofort reingeht, dann mit Omari und Torunariga hinten die Dreierkette bildet. Ist schon das, was für mich am wahrscheinlichsten ist. Auch offensiv läuft es nicht ganz so gut. Da haben sie jetzt ja noch einige Male nachgelegt. Also nicht nur mit Lokonga, sondern auch mit Vieira noch einen Kreativmann dazugeholt. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich würde aktuell darauf tippen, Vuskovic startet hinten, El Fadli rückt eine Reihe vor. Und dann müssen sich Remberg und Capaldo um den zweiten Platz auf der Doppelsechs erstmal streiten. Und wenn El Fadli hinten gebraucht wird, dann wird das wahrscheinlich die Doppelsechs sein wieder im Duo. Aber tendenziell sehe ich dann Remberg ein Stückchen vor Capaldo. Das heißt, mein Tipp wäre El Fadli und Remberg auf der Doppelsechs. Rechts, wo Gocholeischwili fehlt, habe ich jetzt häufiger tatsächlich gesehen, dass Capaldo da spielen könnte. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich war eigentlich relativ sicher, dass Mikkel Bronsi dann hier noch seine Chance bekommen wird. Gerade gegen die Bayern kann man ja als HSV sowieso nicht so viel falsch machen eigentlich. Also wenn du nur 0-5 verlierst, ist das ja aus Hamburger Sicht fast schon ein Erfolg eigentlich im Vergleich zu den letzten Aufeinandertreffen. Von daher würde ich da erwarten, dass man ein Talent wie Mikkel Bronsi da eine Chance gibt, dass er sich reinkämpfen kann, vielleicht defensiv eine gute Figur macht und da ein bisschen Selbstvertrauen tankt, trotz Gegentoren. Auch Jatta rechts eine Option, aber auch das würde mich tatsächlich überraschen, finde ich. Ich finde Capaldo und Jatta beides zu offensiv, ehrlich gesagt. Vorne links erwarte ich Dompe zentral. Königsdörfer dürfte gesetzt sein, egal wo. Paulsen, wenn er zentral spielt, dann Königsdörfer natürlich rechts. Ansonsten könnte rechts auch Vieira direkt ein Kandidat sein. Das würde mich aber auch überraschen. Ich würde tippen, zentral Königsdörfer, Paulsen von der Bank und dann Philipp nochmal in der Startelf. Aber auch da einiges möglich. Zieht euch warm an, Bayern. Da kann einiges passieren, ja. Gerade dann so späte Einwechslung, kommt Lokonga, Vieira und dann kommen die Gunners da raus und schießen den Bayern noch bei Spielstand 0-6 noch 5 Tore rein, damit es wieder unsouverän aussieht. Am Ende geht es 5-6 aus. Ich kenne mich ja ganz gut aus mit Arsenal und ich glaube, 5 Tore haben Sambi Lokonga und Vieira seit 2021 oder 2022, wo sie gekommen sind, nicht erzielt. Ah, das ist jetzt aber schade, dass es nicht erwartbar ist gegen die Bayern. Okay, schauen wir darauf, welche Spieler wir spannend finden. Stanisic, 4,96 Millionen, für mich jemand, wo man preislich reingehen kann. Leimer, 4,63 Millionen, auch jemand, wo man mitgehen kann. Der punktet aber nicht ganz so gut. Das Musiala-Thema hatten wir gerade schon. Marktwert kann man da mitnehmen, aber Leistung solltet ihr so schnell nicht erwarten. Remberg, 3,41 Millionen, für mich ein guter Deal, vor allem, weil er wahrscheinlich viele Zweikämpfe im Mittelfeld bekommen wird. Und er ist ein relativ guter Zweikämpfer, da sind Punkte durchaus möglich. Wenn ihr tippt, dass Paulsen startet, für 3,71 Millionen auch ein guter Deal, weil er auch dann offensiv sehr viel anlaufen darf, sehr viele Zweikämpfe führt und da das Potenzial hat, ein paar Pünktchen mitzunehmen, ist er ja eigentlich ganz gut dabei. Am Ende tippe ich aber darauf, dass man von Hamburgern vielleicht eher ein bisschen die Finger lässt, weil wir haben es schon gesagt, 6 Tore pro Spiel schießen die Bayern gegen den HSV zu Hause und dann geht auch einfach nichts daran vorbei, für mich ein 6-0 zu tippen. Das ist das Bayern-HSV-Ergebnis für mich. Und wir haben es beide aufgeschrieben. 6-0. Das heißt, das ist wirklich naheliegender als jedes 1-1, jedes 2-1. Ja, man kann auch nicht auf 7-1 oder 5-0 oder so gehen. Also es muss dieses 6-0 sein. Maximal ein 6-1 ist vielleicht noch möglich. Ja, ich habe es, wie gesagt, auch aufgeschrieben. Ich spreche ja immer davon, dass ich es aufgeschrieben habe. Ne? Ist nicht so, wir haben zwar ein Skript, aber keins, an das wir uns streng halten. Ich zum Beispiel schreibe eigentlich gar nichts ins Skript. Es ist eher ein Leitfaden, dass wir uns nicht verlieren in den Schwärmereien über den FC Heidenheim oder dem nicht zu entkommenden 6-0 des FC Bayern gegen den HSV. Ich will übrigens keinen von diesen Spielern. Ich will keinen Bayern-Spieler, außer vielleicht Upamecano. Ich will auch in dem Spiel keinen Hamburger. Danach Muheim gerne. Sonst, glaube ich, lasse ich erstmal die Finger davon. Und natürlich, ne, Heuer Fernandes, der auch wirklich ganz gute Leistungen schon gezeigt hat. Und Torunariga als möglichen Cheatcode. Ja, muss man mal so ein bisschen aufpassen. Ich habe Torunariga überlegt zu empfehlen, aber ich dachte mir, bei 0-6 dürfte selbst der beste Zweikämpfer in der Innenverteidigung nicht unbedingt die geilsten Punkte mitbringen. Dann wieder 20 Punkte. 6 Tore verschuldet, 20 Punkte. Wunderschön. Wechseln wir zum Stadtrivalen in Hamburg. Der FC St. Pauli empfängt am Sonntag den FC Augsburg. Und die Kiezkicker arbeiten an einem historisch guten Start. Sieg und Remis geholt bisher, also 2 Punkte schon abgegeben. Aber wenn man das dritte Spiel ungeschlagen bleibt, hätte man einen neuen Bundesliga-Topwert für sich selbst aufgestellt. Das hat es noch nie gelungen. Immer in den ersten drei Spielen eins verloren in der Bundesliga-Zeit. Und auch der FCA ist ganz gut dabei, könnte einen Topwert zumindest einstellen. Hat jetzt einen Sieg und eine Niederlage, aber zwei Siege an den ersten drei Spieltagen gab es bisher auch nur ein einziges Mal. Also Saisonstart ist nicht unbedingt eine Augsburger Qualität. Da könnte Sandro Wagner jetzt beim FC St. Pauli ja vielleicht in neue Sphären kommen. Wie sieht's denn aus, Felix? Personell erstmal bei St. Pauli ganz gut und bei Augsburg sehr fraglich, aber dazu kommen wir gleich. Bei St. Pauli fehlt Nemeth nach seiner Adduktoren-OP und ist wohl mehrere Monate raus. Also falls ihr da noch festgehalten habt, ist möglicherweise der Abstoßzeitpunkt gekommen. Ricky J. Jones, zudem weiter raus wegen Schulter-OP. Ich freue mich allein, ob des Namens sehr auf seine Rückkehr. Zudem fraglich Cisse mit einer Fußverletzung. Ich erwarte in der ersten Elf bei St. Pauli keine Änderung, maximal Saliakas für Pyrka, aber ich denke, diese Änderung erwarten die Saliakas-Besitzer in der Saison seit dem ersten Spieltag, Woche für Woche, und sie kommt bislang nicht. Also warum jetzt? Es läuft ja ganz gut bei St. Pauli. 2-0 im Hamburg-Derby hoch verdient, davor 3-3 mit beeindruckender Mentalitätsleistung. Viele Grüße nochmal, Tim Müller gegen Dortmund. Es läuft bei St. Pauli, das völlig zu Recht. Kaum ein Spieler fällt groß ab. Alle hauen sich rein, also geht fast Kölsch zu auf dem Kiez. Auf der anderen Seite ganz viele Ausfälle oder fragliche Spieler. Beim FC Augsburg fehlt Flohs Lieblingsspieler Giannoulis mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Bayern-Spiel. Es fehlt wohl auch, laut Kicker ganz aktuell, Kevin Schlotterbeck mit muskulären Problemen. Kade, Sprunggelenkverletzung von der U21, wohl mehrere Wochen raus. Essondé, noch eine rote Karte, ist jetzt das letzte Spiel Sperre, das er aus der letzten Saison noch absetzen muss. Ob er danach wirklich eine Option wird in der jetzt gut besetzten Augsburger Offensive, wage ich erstmal zu bezweifeln. Also möglicherweise spielabhängig, wenn man vorne einen schnellen Stürmer braucht. Ich rechne jetzt erstmal nicht damit, dass er eine große Rolle für die Startelf spielt. Fraglich auch Fellhauer, Gehirnerschütterung. Wir haben die Szene im Kopf. Er ist aber nur fraglich. Also er könnte wohl ein Blitz-Comeback geben und das möglicherweise sogar von Beginn an. Auch Wolf noch nicht im Training mit einer Knieverletzung aus dem Bayern-Spiel. Mert Kömür, Zehenbruch, schon wieder dosiert im Training. Also er musste nicht operiert werden am Zeh. Das ist da immer so das Ding, was den Ausschlag gibt. Am Dienstag aber hat er noch keine Zweikämpfe bestritten. Es bleibt also abzuwarten, wie sich diese Augsburger aufstellen. Möglicherweise mit einer Dreierkette, die dann aus Matsima, Chauveleu und Cesiger bestehen könnte. Möglicherweise davor auf den Flügeln mit Wolf und eventuell sogar Pedersen. In der Mitte Massengo und Jakic wohl relativ klar. Vorne Rieder als Neuzugang und Saad-Option und sonst noch Kömür, wenn es bei ihm reicht, oder Tietz oder Claude Maurice, der wieder im Training ist. Also das ist sehr schwer vorherzusehen. Ich habe jetzt ganz viele Namen gesagt und am Ende spielt wahrscheinlich irgendwie Retschbitschei im zentralen Mittelfeld und Rieder ein bisschen weiter vorne. Also wenn ihr den Kader, die Mannschaft voller Augsburger habt, dann am besten am Freitag die Pressekonferenz anhören, dann weiß man möglicherweise mehr. Bei Augsburg sieht es sonst gefühlt ganz gut aus, aber so wirklich auf dem Platz finde ich nicht. Also 2-3 gegen Bayern, da hatte man danach das Gefühl, die Augsburger hätten gewonnen. Aber sie waren schon wesentlich schlechter als die Bayern und mit dem Ergebnis echt mehr als gut bedient. Und auch beim 3-1 in Freiburg waren sie schlechter, haben aber eben 3-1 gewonnen. Das heißt, ich glaube, hier trügt die Situation ein bisschen. Ich mag Sandro Wagner eigentlich und glaube schon, dass er der grauen Maus, wie alle bei Augsburg immer sagen, so ein bisschen Leben einhauchen kann, obwohl er ja auch selbst mittlerweile, ne, nicht mehr ganz so, also auch eher eine Maus als eine Ratte, würde ich sagen. Also vielleicht muss er so ein bisschen mehr Dreck in die Fuggerstadt. Aber auf dem Platz erwarte ich von Augsburg schon noch mehr. Das könnt ihr natürlich in Sachen Kaufempfehlungen mit vielen Augsburgern gut fahren. Ne? Also Cesiger 1,19 Millionen, eine Option, der jetzt, denke ich, startet. Rieder finde ich mit 3,37 Millionen im Vergleich zu anderen spätgekommenen Neuzugängen sehr günstig. Kömür packe ich auf jeden Fall ein für 4,73 Millionen. Den habe ich in Panik verkauft. Wenn ihr jetzt hier im Hintergrund ein Bohren hört, dann sind das die Handwerker im Haus. Ne? So ist das, wenn man zur Miete wohnt. Jetzt bin ich hier rausgekommen. Nee, holt euch, also spart das Augsburg-Geld lieber und holt euch Sinani von St. Pauli, 5,61 Millionen und auch viel billiger als Entangy, der schon 7,81 Millionen kostet. Und nehmt euch Oppi mit für 3,95 oder Fujita für 3,74. Also ich bin totaler St. Pauli-Fan bislang diese Saison. Obwohl ich glaube, bei Entangy, der ja gegen den HSV echt stark war, würde ich bei fast 8 Millionen nicht mehr mitgehen. Ich befürchte hier einen weiteren unverdienten Augsburger Sieg. Aber wie gesagt, St. Pauli begeistert mich. Und dann muss auch hier der Wunsch Vater des Gedanken sein. 2-1 St. Pauli. Ja, ich muss sagen, ich habe an der Stelle eigentlich ein 0-0 ins Skript geschrieben. Aber du hast eben ja schon gesagt, da müssen wir uns nicht dran halten. Und du hast mich jetzt so ein bisschen überzeugt. Ich gehe am Ende immer noch so ein bisschen mit dem Mittelding aus deiner Aussage gerade. Ich befürchte einen Augsburger Erfolg, aber ich tippe auf ein St. Pauli gutes Spiel. Deswegen muss ich jetzt noch mal ergänzen, ich wechsle vom 0-0 auf und tippe ein 2-2. Also trotzdem ein Unentschieden, aber ein bisschen Action geladen, damit mehr Toren. Carpe diem. Ja, einfach so ein bisschen, ich habe nicht so ganz drüber nachgedacht, dass ja St. Pauli zuletzt offensiv doch auch immer wieder noch mehr Spaß gemacht hat. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das letzte Nacht vorbereitet, da war das nicht so ganz präsent in meinem Kopf. Da muss ich jetzt nochmal, muss ich die Anpassung nochmal reinnehmen nach deiner Ausführung. Und apropos Carpe diem, ich glaube, du willst jetzt was sagen zu Werder Bremen, ne? Ich werde einiges sagen zu Werder Bremen bestimmt. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Werder Bremen am Sonntag um 17.30 Uhr. Und da muss man sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Beide nur einen Punkt gesammelt. Aber das ist ja doch auch was ganz, ganz, ganz, ganz anderes im Spiel. Gladbach hat nämlich noch kein Tor geschossen, das haben wir beim HSV schon gesagt, und nur ein Gegentor kassiert. Das heißt, der eine Punkt kam durch ein 0-0 zustande. Das sind die wenigsten Tore in Spielen in der Liga. Das heißt, Gladbach eher eine Mannschaft, die sagt, bei uns geht's eher nicht ganz so actiongeladen zu. Wir wollen in der Konferenz nicht so häufig gezeigt werden, sind aber ja jetzt im Einzelspiel. Und die Bremer stehen eher für Tore. 11 Treffer gefallen in den Spielen mit Bremer Beteiligung. Das ist zusammen mit dem FC Bayern der Höchstwert der Liga. Dass bei Borussia Mönchengladbach wenige Tore fallen, liegt auch am Fehlen von Tim Kleindienst, der immer noch raus ist. Svida ist noch weg. Ngumu ist jetzt wieder im Lauftraining, aber dürfte mit seinem Achillessehnenriss immer noch lange ausfallen, also wahrscheinlich noch einen Monat oder so. Wer kurz vor der Rückkehr steht, ist Moyer, der Youngster, der 16-Jährige, hat einen Innenbandteilriss im Knie gehabt. Er soll nach dem Bremen-Spiel wieder ein Kandidat sein. Das heißt, für das Spiel fehlt er noch. Danach aber durchaus richtig, richtig spannend. Könnt ihr euch auch mal so ein bisschen auf den Zettel nehmen als Kaufempfehlung schon mal. War vorige Woche mein Comunio-Geheimtipp der Woche, weil ich glaube, dass der echt richtig gut durchstarten kann diese Saison bei den Gladbachern. Skelly zudem noch fraglich. Der musste im Test mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Und bei Gio Reyna ist ja noch der Stand, dass man, dass er so ein bisschen Trainingsrückstand hatte, zuletzt kein Thema war, nicht mehr im Kader gestanden hat. Im Test jetzt 70 Minuten gemacht. Die Frage ist halt auch, ob man ihn dann trotzdem noch so ein bisschen, ja, ähnlich wie wir es vorher beim HSV hatten, Paulsen und Lokonga, dass man so ein bisschen vorsichtiger hingehen will, eher erst Stabilität aufbauen will, bevor man ihn dann wirklich reinwirft. Ich gehe davon aus, für die Startelf dürfte Reyna auf keinen Fall ein Ding sein. Vielleicht aber schon ein Kaderkandidat. Punktemäßig gar nicht gut gewesen für die Fohlen. Sportlich, muss ich sagen, fand ich das Spiel gegen Stuttgart so ein bisschen ein Mutmacher. Die 20 Minuten nach der Pause waren wirklich eine Phase, wo man mal gezeigt hat, was man drauf hat und wie es laufen kann, wenn der Plan so ein bisschen aufgeht. Die Abschlüsse ohne Kleindienst, habe ich gerade schon gesagt, weiter ein Problem. Aber in der Gesamtstruktur, es tendiert in Richtung eines funktionalen Teams tatsächlich. Und das habe ich das erste Mal unter Sioane so ein bisschen das Gefühl. Ich war nach dem zweiten Spieltag auch im Rasenfunk zu Gast, da habe ich das auch so ein bisschen genauer auseinandergenommen, falls euch das interessiert, da will ich jetzt nicht so zu tief in die taktischen Themen gehen, warum ich das positiv fand, aber grundsätzlich aus Gladbacher Sicht bin ich gerade nicht so negativ eingestellt, sondern glaube, dass da durchaus was gehen kann, positiv. Aber deshalb erwarte ich auch keine Wechsel in der Startelf, wenn es nicht dringend notwendig ist. Ich sehe Makino über Tabakovic in der Spitze und wenn fit, dürfte Skelly auf jeden Fall der bessere Rechtsverteidiger sein für das, was Gladbach zuletzt gemacht hat. Ich sehe dann eher nicht Chiarodia in der Innenverteidigung und Dix rechts. Kann natürlich passieren, wenn Skelly halt verletzt fehlt, dass man das dann trotzdem machen muss, aber ich würde an Sioane Stelle auf jeden Fall erstmal auf Skelly setzen. Bin ich der größte Fan vom Spielertyp Joe Skelly, aber ich hatte gerade in diesen 20 Minuten nach der Pause wirklich das Gefühl, das passt zu dem, was man machen will mit Nachläufern als Außenverteidiger und so. Das passt ganz gut und da bin ich ein bisschen positiver. Bei Werder Bremen ist das ein bisschen anders. Da fehlt es wirklich ohne Ende. Niklas Stark hat sich eine Gelb-Rot-Sperre eingehandelt, Weiser mit Kreuzbandriss, Wöber mit Muskelverletzung, der wird auch erst in über einem Monat wahrscheinlich zurückkehren. Deman hat sich ja den Außenknöchel gebrochen. Pieper nach seiner Hüft-OP weiter kein Kandidat, ist wieder im Training mit Ball. Also da ist absehbar, dass er vielleicht bald zurückkommt, aber ist jetzt auch nicht die Verstärkung, die man unbedingt braucht. Fraglich zudem. Noch ein paar Kandidaten. Marco Friedl, Kapitän, hat ja die Innenbandverletzung gehabt. Ist noch nicht ganz klar, ob er wieder dabei ist. Bei Jens Day war es so, dass man einen Einsatz gegen Gladbach als Ziel gesetzt hat. Die Frage ist halt auch, was heißt ein Einsatz? Ist er dann schon ein Startelf-Kandidat oder eher jemand für einen Rotationseinsatz? Wer wieder bereit ist, ist Patrice Čović. Der hat die Nationalmannschaft zwar abgesagt, die U-Nationalmannschaft, aber ist jetzt wieder einsatzbereit. Und ja, man hat zwar diese Kampfleistung gehabt, das 3:3 in Unterzahl, das ist beeindruckend und es kann so ein emotionaler Push sein, dass man jetzt an Bremer Stelle, gerade auch mit den Neuzugängen, die man jetzt alle rangeholt hat, wirklich mit viel Energie in das nächste Spiel startet. Und da setze ich auch so ein bisschen drauf, dass ich glaube, dass das funktionieren kann. Man hat sich wirklich auch namhaft richtig gut verstärkt. Ein Boniface für den Sturm geholt, wenn der fit ist, auf jeden Fall ein Top-Stürmer. Puertas fürs Mittelfeld, Schmidt und Sugawara, zwei Flügelspieler, beziehungsweise Außenverteidiger, eigentlich beide Rechtsverteidiger, geholt gehabt, die durchaus was können. Schmidt hat ja mit dem 3:3-Tor durchaus auch schon so einen emotionalen Boost auch selbst mitbekommen. Da bin ich mal gespannt, wer da... 2:3. Das 3:3 hat doch natürlich Flo's Liebling gemacht. Ach stimmt, Koulibaly. Das 3:3 hat Koulibaly gemacht. Das 2:3 war Schmidt, hast recht, ja. Aber er hat auf jeden Fall auch ein gutes Tor gemacht. Also er hat schon seinen emotionalen Push dabei gehabt. Die Frage ist halt, ob wirklich alle sofort Startelf-Kandidaten sind oder ob du überhaupt die Chance hast, da noch gewisse Entscheidungen zu treffen. Also das ist durchaus schwierig. Ich erwarte die Startelf, ich sag's einfach mal komplett, weil ich glaube, dass sich einiges ändern wird. Backhaus im Tor, dann Sugawara rechts direkt, Koulibaly, Friedl als Innenverteidiger-Duo, weil ich glaube, dass man auf Koulibaly jetzt einfach setzen muss. Wenn man ihn als so großes Talent sieht, muss man ihm das Vertrauen jetzt schenken, zumal es ja keine Alternativen gibt. Also die Alternative ist, Skelly Alvaro in die Innenverteidigung zu stellen und der hat ja eigentlich, eigentlich wollte man den bis vor einer Woche noch abgeben. Ist auch so ein bisschen die Frage, ob man den jetzt in die Startelf packen will. Friedl daneben, Agu links. Wenn Friedl ausfällt, ist natürlich Alvero da der direkte Ersatz. Im defensiven Mittelfeld Stay und Lin für mich das, wo ich sage, da gehe ich von aus. Puertas könnte hier reinkommen, wenn Stay wieder ausfällt oder Čović. Das sind Optionen. In der Offensive, ich erwarte Schmidt tatsächlich als Rechtsaußen. Das hat er ganz gut gemacht, finde ich, im Spiel zuletzt. Zentral Schmid und dann Grüll auf der linken Seite. Da könnte natürlich auch Čović eine Option sein oder Bangula für die linke Seite und Grüll wechselt dann irgendwo anders hin. Das könnte durchaus sein. Und im Sturm, ich gehe davon aus, Victor Boniface dürfte da wirklich von Tag 1 gesetzt sein, wenn die Fitness es zulässt. Er selbst sagt ja, er war voll fit, er hat den Medizincheck in Bremen auch bestanden, von daher gehe ich davon aus, das passt alles. Medizincheck in Bremen ist vielleicht auch ein bisschen anders als in Mailand. Ja, genau genommen hat er den ja gar nicht in Bremen gemacht, sondern hat ihn ja in Leverkusen gemacht. Er war ja auf einer Hochzeit zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast. Der hat ja gestreamt am Deadline Day auf Twitch, Call of Duty gezockt. Und dann stand der Medizincheck an und dann ist wohl von Bremen jemand nach Leverkusen gereist und Boniface hat seinen Zuschauern auf Twitch erzählt, er müsste zu einer Hochzeit gehen und war dann mal plötzlich 3 Stunden weg und kam dann wieder und hat sich hingesetzt und einfach weitergezockt. Und dann kam plötzlich die Ankündigung und er auch in allen Videos in dem Outfit, in dem er gerade im Stream sitzt gewesen. War ganz lustig. Ich glaube auch, das ist grundsätzlich ein Mann, der die richtigen Prioritäten setzt. Ja, ist einfach auch wichtig. Dass ja, war durchaus ganz spannend, dass er auch nicht nach der Unterschrift hingegangen ist und seine Sachen gepackt hat, um nach Bremen zu reisen, sondern sich einfach wieder gemütlich in seine Wohnung gesetzt hat, weiter gezockt hat, fand ich durchaus lustig. Hat mich abgeholt. Leonardo Bittencourt natürlich noch eine Option fürs Zentrum, habe ich total vergessen. Aber da muss ich sagen, also das würde mich überraschen, glaube ich, wenn Bittencourt da direkt ja wieder spielt. Der hat mich nicht so überzeugt, so stark. Ich glaube, wenn Bittencourt da jetzt wieder spielt, dann fällt Flo um vom Spiel. Und das wollen wir natürlich. Nächste Woche keinen Podcast mit ihm. Das wollen wir natürlich nicht. Also, wo man auf jeden Fall reingehen kann bei Spielerempfehlungen, ist natürlich Koulibaly, 2,25 Millionen. In der Hoffnung, dass er nicht wieder so einen krassen Bock baut. Wir hatten das Thema gerade auch schon, Gladbachs Offensive ist nicht so gefährlich, dass man so super viele defensive Probleme erwarten muss. Dann natürlich die ganzen Neuzugänge, der Preis steigt überall noch an. Selbst jetzt in der Zeit, in der wieder verkauft wird, geht einiges nach oben. Für mich super spannend an der Stelle, vor allem ein Schmidt, der ein richtig gutes Debüt gegeben hat, ein Sugawara für 3,07 Millionen, der direkt in die Startelf rücken könnte, also da ist durchaus unter diesen ganzen Neuzugängen einiges dabei. Wo ich mir noch Positives verspreche, ist außerdem bei Felix Agu, der einen schwachen Start hatte gegen Frankfurt, aber als Linksverteidiger gegen Leverkusen ganz okay war, 3 Punkte bei Comunio geholt hat. Wenn da nicht 3 Tore fallen, sondern vielleicht nur 1 oder 2, dann ist das auch punktemäßig besser. Also da kann man durchaus reingehen. Bei den Gladbachern, Meuer für mich auf jeden Fall für 840.000 jetzt jemand, bei dem ich mitgehen würde. Sander ja richtig top unterwegs mit 13 Punkten für 4,98 Millionen kann man noch reingehen. Und dann natürlich, wenn ihr davon ausgeht, dass Gelli ausfällt, dann dann 1,99 Millionen für Chiarodia, auch hier was, wo man nochmal hingehen kann, vielleicht drauf gamblen kann. Und dann auch hier ist das Thema natürlich, Tim Kleindienst fängt jetzt langsam an, die ersten Schritte nach oben zu gehen im Marktwert. Auch da könnte man vielleicht spekulativ schon reingehen. Beim Ergebnis muss ich sagen, ich bin am Ende auf der Seite, dass Flo wahrscheinlich jubeln wird, weil ich glaube, dass diese Neuzugänge und diese Euphorie aus diesem 3:3 zumindest so ein kurzes Hoch für Bremen geben. Ich tippe auf ein umkämpftes Spiel, wo beide versuchen, Offensivgas zu geben. Also ich glaube eher, die Chaos-Fußball von Werder wird überzeugen. Und deshalb wird Werder am Ende auch gewinnen. Ich tippe auf ein 2:3, also ein Auswärtssieg für Bremen. Aber mit deinen Ergebnissen wird das ein richtig heißer Spieltag. Ja, und ich habe wieder Lust. Ich habe nur ein 1:1. Also ich muss nach 5 getippten Siegen in Folge zurück zum Unentschieden. Ich finde Mönchengladbach bieder, also auch, wie sie spielen. Aber bestimmt wird das nicht nochmal eine Nullnummer zu Hause. Werder, viele Unklarheiten, viel Potenzial, gegebenenfalls braucht das noch ein bisschen Zeit. Also mein Gefühl ist Unentschieden. Mein Gefühl ist aber gleichzeitig eigentlich, dass Gladbach ein Tor schießt und Werder 2 oder 3. Also ich weiß nicht, es wird ein, vielleicht wird es auch ein ausgeglichenes Spiel und Werder gewinnt 3:1. Aber ich bleib beim 1:1 fürs Blatt. Ja, kann man durchaus mitgehen. Ja, wir haben eine lange Folge in der Spieltagsbesprechung gehabt, aber gab ja auch einige Themen, also Trainerentlassung jetzt schon so früh, eher ungewöhnlich. Und wir haben noch was für euch, natürlich die Top 3 der Woche. Da starten wir mal in eine Reihe der Kaufempfehlungen rein und wollen diese Woche euch Tipps geben bis zum Preis von 2 Millionen, wo ihr günstige Auffüller für euer Team bekommt und du darfst direkt mit deiner 3 mal reinstarten. Meine 3 ist Alyosha Kemlein vom 1. FC Union Berlin. 710.000. Ist der einzige Spieler in meiner Top 3, den ich auch habe. Also ist irgendwo einer dieser Kommunio-Spieler, an den Mann, in dem Fall ich, festhält und nicht so ganz loslassen kann, denn ich habe ihn in den letzten Wochen tatsächlich schon 2-mal gekauft. Also ich habe ihn auch schon einmal wieder verkauft, weil ich nicht ganz sicher bin, wie seine Aussicht auf regelmäßige Spielzeit ist. Grundsätzlich halte ich ihn im zentralen Mittelfeld bei Union aber für den talentiertesten Spieler eigentlich. Er war jetzt auch bei der U21 einer der besseren im ersten Spiel, zumindest das zweite habe ich nur den Spielbericht gesehen. Khedira ist im defensiven Mittelfeld gesetzt. Davor sind 2 Positionen zu besetzen. Haberer verfügt da anscheinend über die beste Perspektive auf den Stammplatz. Ich finde Kemlein besser. Ich finde auch eigentlich Jong und Schäfer interessant. Also ist ein großer Streit, der da um die Position herrscht. Nach schwächeren Auftritten von Schäfer und Kral könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Kämmlein und Jong bald mal ihre Chance bekommen. Jong finde ich eigentlich aber ein bisschen weiter vorne am besten. Deswegen setze ich drauf, dass Kämmlein sich seinen Stammplatz in dieser Saison zurückholt. Ja, ich will da nicht zu viel zu sagen, weil das wird bei mir gleich auch noch mal Thema werden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal einen Schritt weiter gehen. Ich habe mich auf meiner 3 für William Mikkel Broncis entschieden. Der ist diese Woche, also heute früh, mein Comunio-Geheimtipp geworden. Könnt ihr gerne da mal reinlesen, wenn ihr genau wissen wollt, warum am Ende. Ich glaube, er halt wirklich, er wird diese Rechtsverteidigerchance bekommen. Und dann ist er für 630.000 für mich eine ganz, ganz spannende Aktie. Nicht unbedingt, um ihn gegen die Bayern aufzustellen, muss man an der Stelle sagen, sondern weil ich glaube, dass er dieses Potenzial hat, wenn er einen defensiv guten Auftritt hinlegt, dass er da durchaus sich für die nächsten Wochen in Stellung bringt. Und da finde ich ihn dann sogar spannender als jetzt für das Spiel gegen die Bayern. Wen hast du auf der 2, Felix? Ich kann anscheinend wirklich nicht loslassen. Arjen Ibrahimović vom 1. FC Heidenheim, 1,74 Millionen, habe ich vor 2 Wochen schon empfohlen und hat in Leipzig, wie aber eigentlich alle Heidenheimer, bis vielleicht auch Cienza, enttäuscht. Ja, ihr kennt das, ne? Man bleibt seinen Lieblingen treu. Ich glaube auch, dass gegen Dortmund für Heidenheim wenig geht, obwohl wir es ja möglicher, wir haben auch ein anderes Szenario aufgemalt, aber danach spielt Heidenheim beim HSV und gegen Augsburg. Da die Zeit gebe ich den immer wieder gern von mir gelobten Heidenheimern noch. Weil ich denke auch so langsam nach, vielleicht ist der Heidenheim-Zauber verflogen. Aber noch warte ich ab. Und immerhin bringen die Heidenheimer eigentlich alle den Vorteil mit, dass den bislang zugegeben wenigen Punkten auch nur wenige Kosten gegenüberstehen. Bei Ibrahimović sehe ich so ein bisschen Potenzial nach oben, was die Offensive angeht. Andernfalls gibt es natürlich auch noch einen Gimba und den angesprochenen Schöpner, die ebenfalls unter 2 Millionen sind. Ich bleibe noch Ibrahimović und Heidenheim treu, obwohl ich zugeben muss, dass ich Tim Siersleben, über den ich mit Flo vor 2 Wochen gesprochen habe, weil das der einzige Spieler war, den wir beide im Team hatten, den habe ich jetzt abgegeben, nachdem er aus der Startelf degradiert wurde. Also ein bisschen Geduld ist noch da, aber auch nicht mehr so viel beim FCH. Ja, Tim Siersleben ist ja so der Verlierer der Systemumstellung quasi, weil er dann als dritter Innenverteidiger einfach rausfällt. Ja, kann ich auf jeden Fall bei Ibrahimović auch noch mitgehen, aber ich bin bei Heidenheim auch so ein bisschen kritischer. Wir haben aber ja vorher gelernt, wenn du die ersten 2 Spiele verlierst, geht's in den Europapokal bei Heidenheim. Die Statistik zeigt da einen ganz klaren Trend. In einem von 2 Fällen der Saisons war es genau dieser Weg. Und dann muss auch irgendwer die Tore machen. Und Ibrahimović hat bei der U20 vom DFB auch 1 gemacht. Ja, ist auf jeden Fall ein Kandidat da zu knipsen. An meiner Nummer 2 muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen dir entgegenstellend quasi. Ich habe mich für Alex Kral entschieden, für 1,83 Millionen, 4 Punkte bisher geholt, der quasi ja im Gegenspiel zu deiner Kämmlein-Empfehlung steht, weil sie um die gleiche Position kämpfen. Hast du ja auch vorher schon mal angesprochen, als wir über Union gesprochen haben. Ich glaube, es ist ein sehr souveräner, kampfstarker Mittelfeldspieler, der Baumgart da grundsätzlich schon gut gefällt. Gegen Dortmund hat das auch lange nicht schlecht gemacht, finde ich. Also er hat durchaus Stabilität in die Schaltzentrale gebracht. Für den Preis 1,83 Millionen macht man da wenig falsch, finde ich. 2 Punkte pro Spiel. Also hat auch nach Einwechslung letzte Saison immer ganz gut gepunktet. Von daher, ich glaube, da kommen schon, selbst wenn Kämmlein starten sollte, wird Kral durchaus Punkte machen als Einwechsler. Von daher denke ich, da kann man auf jeden Fall mit reingehen. Ich bin ehrlich, hätte ich beide im Kader, dann würde ich jetzt auch Kral eher aufstellen. aber ich habe lieber Kämmlein im Kader, weil er mich weniger kostet. Und ich ein bisschen mehr Fantasie habe. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und viel Fantasie, zumindest für den kommenden Spieltag, brauchen wir auch bei deiner Nummer 1. Ja, du hast mich heute Morgen schon per WhatsApp kritisiert, dass ich ihn auf die 1 getan habe. Ich habe nur festgestellt, dass das eine durchaus spannende Entscheidung ist. Aber wir bewegen uns ja auch hier irgendwo in Flohs Haus. Und deswegen möchte ich hier mit einem Bremer abschließen. Und das ist der an diesem Spieltag gelb-rot gesperrte Niklas Stark. Aber weil er gelb-rot gesperrt ist, könnt ihr den auch gerade für 1,58 Millionen holen. Er ist seit dem 2. Spieltag von fast 2,5 Millionen auf 1,58 Millionen gefallen. Das heißt, da habt ihr einen Raum von etwa 1 Million. In der letzten Saison 3,65 Punkte pro Spiel. Durch Wulbers Verletzung sollte er zumindest bis Mitte Oktober im Stamm sein. Und da auch dann ist er der einzige Rechtsfuß unter den ernsthaften Konkurrenten mit Friedel, Wulber und möglicherweise auch Koulibaly. Viele Grüße an der Stelle auch nochmal an Flo. Und Steffen hat in der Vergangenheit schon priorisierten Rechts- und Linksfuß in der Innenverteidigung aufgestellt. Alvero zähle ich wie du nach 45 verrückten Minuten gegen Leverkusen trotz solider Leistung noch nicht zur ernsthaften Konkurrenz in der Abwehrzentrale. Er hat jetzt vielleicht die Chance, mich da falsch zu stellen am Wochenende, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht kommt auch Koulibalys Zeit. Dennoch gehe ich hiermit stark. Das Schlechteste, was euch da passieren kann, ist ja, dass ihr 1 Million ungefähr macht und ihn dann wieder abgibt. Ja, also kann ich schon verstehen. Aber man muss natürlich da ganz klar sagen, für den Spieltag eher nichts. Also das ist angelegt, das Geld, wo man da mit hingeht. Man kann natürlich unseren Podcast auch immer noch gut Freitagabend nach Feierabend in der Badewanne hören. Ne? Und dann ist auch nicht mehr die Zeit, um für den Spieltag tätig zu werden. Man muss immer schon weiterdenken. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig. Ich habe mich an meiner Eins trotzdem für jemanden entschieden, der mir jetzt schon für den Spieltag weiterhilft und einen ähnlichen Preis kostet. 1,76 Millionen müsst ihr ausgeben für Arkadiusz Pirka. 5 Punkte bisher geholt, Rechtsverteidiger beim FC St. Pauli, hat sich da durchgesetzt gegen Saliakas. Du hast es vorher schon gesagt, es würde mich auch wundern, wenn man jetzt wechselt. Er hat nicht den Top-Auftritt gemacht am zweiten Spieltag, aber trotzdem gut genug, finde ich, um sich da in der Startelf festgesetzt zu haben. Hat auch durchaus offensiven Drive, bisher noch nicht so ganz an den Torbeteiligungen gekratzt, aber vielleicht geht da ja auch nochmal was und dann würde vielleicht auch bei den Punkten noch ein bisschen mehr gehen, als er bis jetzt geholt hat, wobei ich 2,5 Punkte für 1,76 Millionen auch sehr solide finde. Ja, keine Frage. Also ich bin ein bisschen verwundert, dass er erst 5 Punkte hat. Oppi punktet da ja anscheinend wesentlich stärker, trotz ähnlichem offensiven Drive. Aber solange Saliakas nicht für ihn reinrückt, finde ich Pirka unter 2 Millionen und wahrscheinlich auch ein bisschen drüber eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ja, kann man auf jeden Fall reingehen, denke ich. Und damit haben wir unsere erste gemeinsame Folge erledigt, Felix. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Expertise und deine Weitsicht. Ich bin ja eher fokussiert auf den Spieltag gewesen. Du hast eher die Empfehlungen auch für die Zukunft mit reingebracht. Dankeschön. Man muss immer, ja danke auch, aber man muss natürlich immer das große Ganze im Blick haben. Ne? Kessler kocht. Und ja, vielen Dank natürlich auch an euch, an unsere Zuhörer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß nächste Woche dann mit Tim und Flo, wenn Flo die nächsten 3 Punkte feiert und sich so ein bisschen noch für den ersten FC Köln freut und Tim über ein 1:1 in Heidenheim sich aufregen darf, was natürlich meinen Tipps entspricht. Und ich freue mich wirklich richtig auf nächste Woche jetzt. Wünsche euch eine mehr tolle als Woche. Auf dem Spieltag. Aber man soll natürlich trotzdem auch Spaß am Spieltag haben, weil da werden ja die Kommunio-Punkte gesammelt. Ich wünsche euch viel Erfolg, dir auch, Felix, für den kommenden Spieltag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Von hier. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.